Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich bedanke mich herzlich für die Einladung und nutze einmal natürlich die Gelegenheit, nochmal auf die Hamburger Studienbibliothek hinzuweisen, für die, die es nicht kennen oder sich nicht reintrauen. Dort gibt es einerseits sehr viele, gerade zum Thema des heutigen Abends, sehr viele Bücher, Israel, Geschichte der Linken, Antisemitismus, linker Antisemitismus, aber auch zahlreiche andere Sachen, die auch interessant sind für Leute, die nicht jedes Urteil der HSB teilen mögen. Zum anderen machen wir eben Veranstaltungen, Arbeitsgruppen und den monatlichen negativen Nachmittag, eine Art informelles Diskussionscafé. Und ausnahmsweise stehen sogar die nächsten drei Themen dafür schon fest. Immer am letzten Sonntag des Monats im Mai wird es um ein kulturindustrielles Genre gehen, nämlich die Fantasy. Im Juni um das Verhältnis von Adorno, Benjamin und Lenin. Und im Juli zu dem Aufsatz The Very Idea of Consumption des anarchistischen Anthropologen David Graeber. Wer über solche Veranstaltungen regelmäßig informiert werden möchte, kann sich dort hinten in eine Verteilerliste, E-Mail-Verteilerliste eintragen. Und wer das ganze Projekt unterstützenswert findet, kann gerne Fördermitglied werden, denn das erhöht natürlich die Handlungsfähigkeit gerade an der Bibliothek. Ist auch unsere einzige Finanzierungsquelle. Genau, zum Thema des heutigen Abends. Ich bin ja gefragt worden, ob ich die Veranstaltungsankündigung, die ursprünglich Alex Feuerherd geschrieben hatte, beibehalten möchte. Das habe ich auch getan, weil ich die schon sehr gut finde. Das Einzige, wo ich mich wirklich gefragt habe, ob es hinhaut, ist bei dem Untertitel. Nämlich an drei Stellen, also warum die deutsche Linke sich am liebsten mit Israel beschäftigt. Die erste Frage ist natürlich, ist die Betonung auf Deutsche hier eigentlich entscheidend? Oder anders gefragt, was ist am Verhältnis der deutschen Linken zu Israel der entscheidendere Faktor, das Deutschsein oder das Linkssein? Der zweite Punkt, am liebsten, das gilt natürlich für Leute wie die von der Looney Left, wie Steinberg oder all diese Leute, die im Internet ihre Enthüllungsseiten publizieren, die dann so Titel wie Schmock oder Mondoprint oder Rhizom oder sowas haben. Das gilt natürlich auch für so Leute wie Norman Pecht, der sich ja immer in den Bundestag hat wählen lassen, um vor allen Dingen auf die Einhaltung der Menschenrechte in Israel zu drängen, oder die Überreste der alten Friedensbewegung, die ja auf ihren Ostermärschen nichts Besseres zu tun hatten, als zu verkünden, Grass habe Recht. Gilt das aber auch für die Linke im größeren Sinne? Ist es nicht gerade zum Beispiel so, dass eine recht verbreitete Haltung unter Autonomen inzwischen eher das kein Bock ist, sich mit der ganzen Sache zu beschäftigen, diesem fürchterlichen Konflikt? Oder wie es mal in der Roten Flora in einem Papier hieß, die einfach von der Beschäftigung mit dem Thema abgegessen sind. Drittens die Frage beschäftigen. Beschäftigen sich, also selbst die Crazies, die genannten, beschäftigen die sich eigentlich wirklich mit Israel? Anders gefragt, handelt es sich dabei eher um etwas wie blinde Projektion, wo die Frage, was in Israel wirklich passiert, übrigens auch, was bei den Palästinensern wirklich passiert, völlig egal ist? Oder gibt es wirklich etwas an Israel, was sie beschäftigt? Und zwar in dem Sinne, nicht in dem Sinne, gibt es da vielleicht doch ein Quäntchen Wahrheit, sondern eher in dem Sinne, wie man sagt, etwas nagt an einem, etwas lässt einem keine Ruhe. Also gibt es etwas Spezifisches am Charakter des zionistischen Staates, was den Hass auf ihn herausfordert, in einem durchaus positiven Sinne? Und das sind drei, glaube ich, ziemlich schwierige Fragen, die ich mal gucken will, wie weit man sich denen nähern kann. Fürs Erste vielleicht, dass gerade wenn man diese beiden Haltungen des eigentlich über nichts anderes schreiben und reden können als über Israel zusammendenkt mit diesem, ich will mich damit gar nicht weiter beschäftigen mit diesem Thema, das nervt nur, das macht mich nur fertig, das spaltet sowieso nur die Bewegung. Was es zusammenhält, ist ja eigentlich vielleicht die komische Einheit, die man eigentlich immer, fast immer in allen möglichen linken Debatten und Diskursen zum Thema Israel, Zionismus, Nahost findet. Also die Einheit von Affektivität und Desinteresse, von Kälte und Zwanghaftigkeit, von Reflexionsunfähigkeit und Reflexhaftigkeit. Und auf genau diese Haltung trifft eigentlich nichts besser zu als der Begriff, den Adorno und Horkheimer gefunden haben, den Begriff des Tickets. Ich finde den sehr gewinnbringend, um das Thema zu erschließen, denn meistens sind ja Diskussionen über linken Israel-Hass, die Aufklärung darüber, die Kritik des Antizionismus, des linken Antisemitismus, hochgradig individualisierend. Das heißt, entweder in so einem psychologisch-therapeutischen Sinne, wir müssen uns mit dem Antisemitismus tief in uns drinnen beschäftigen und, Klammer auf, und deswegen ist es auch heuchlerisch, tatsächlich Konsequenzen gegen linke Antisemiten zu ziehen, weil sind wir nicht alle ein bisschen antisemitisch, oder sie ist eben staatsanwaltschaftlich. Was ist noch erlaubt und was geht gar nicht mehr? Das ist in einzelnen Fällen auch sicherlich sinnvoll. Also wenn zum Beispiel Leute ein Kino blockieren und dabei irgendwie, wo ein Lanzmann-Film gezeigt werden soll über Israel und dabei Judenschweine brüllen, ist das natürlich ziemlich klar, dass wir es hier mit individuellen Antisemiten zu tun haben. Aber erfasst wird nicht, was das eigentlich Entscheidendere ist ja, wie die Linke eben als Ganzes ihren allgemeinen Konsens formuliert oder zumindest durchzusetzen versucht. Und demgegenüber ganz häufig gerade diese das individuelle Abklopfen, zum Beispiel mit Hilfe von so 3D-Definitionen. Wann beginnt der Antisemitismus im Verhältnis zu Israel? Da gibt es die berühmte 3D-Definition, die sagt, was ist das? Delegitimierung, Dämonisierung, Double Standards. Und wenn das trifft, dann haben wir Antisemitismus, wenn nicht, dann nicht. Das ist aber, wie gesagt, ziemlich hilflos, wenn ich mich zum Beispiel frage, wie kommt es eigentlich, dass eine ganze Gruppe von Leuten sich mit einer Zwanghaftigkeit auf ein Thema stürzt, dabei ja in einzelnen Sachen vielleicht immer wieder etwas sagt, was sozusagen unter dieser 3D-Grenze bleibt, aber trotzdem davon nicht loskommt. Oder anders ausgedrückt, wie kommt es, um jetzt mal vom Linken aufs gesamtdeutsche Kollektiv zu gehen, wie kommt die gespenstische Einigkeit einer Medienpresselandschaft zustande, die Israel eigentlich wirklich immer das Schlimmste zutraut? Wie kommt es, um mal ein etwas unbekannteres Beispiel zu nehmen, dass in jeder Zeitung eigentlich der berühmte Fall der Rape by Deception stand? Also um das mal einmal noch aufzurufen, weil solche Sachen ja schnell vergessen werden. Vor 2 Jahren, glaube ich, war es so, dass in Israel ein Mann verurteilt wurde wegen Vergewaltigung durch Täuschung, weil er behauptet, und die Begründung war dann, er habe der Frau, mit der er geschlafen hat, nicht verraten, dass er Araber sei. Und deswegen ist er dann verurteilt worden. Das kam sozusagen in allen Zeitungen als wieder ein neuer Skandal, was in Israel alles passiert und Rassismus und hast du nicht gesehen, auch alle möglichen Linken. Es hat interessanterweise niemand versucht zu recherchieren und sich das mal anzugucken. Und natürlich ist die tatsächliche Story, wie sie dann in der Haaretz irgendwann stand, dass nämlich das Ganze eine Vergewaltigung war, wo aber, weil die Frau psychisch traumatisiert war, nicht vor Gericht erscheinen wollte, ein Deal ausgehandelt wurde. Der Typ hat sich eines minderschweren Vergehens für schuldig erklärt. Dazu ist dann diese bescheuerte Begründung entstanden. Und damit war der Fall dann für alle Seiten vom Tisch. So, die Richtigstellung, dass das natürlich einfach überhaupt nicht gestimmt hat, die stand in keiner Zeitung. Die stand natürlich auf den ganzen linken Blogs nicht. Und diese Bereitschaft, sozusagen den Israelis wirklich jeden Wahnsinn zuzutrauen, jede rassistische Schweinerei, und zwar ausnahmslos durch die Bank, das ist, glaube ich, etwas, was man mit diesen individualisierenden Antisemitismusdefinitionen eigentlich überhaupt nicht zu fassen kriegt. Das andere Problem ist natürlich, dass diese 3D-Definition, das Abklopfen von allen möglichen Äußerungen darauf, ob sie jetzt noch okay gehen oder schon übers Ziel hinausschießen, eigentlich immer damit landet, die Grenzen legitimer Israel-Kritik zu befestigen. Also, was darf man sagen, was noch nicht antisemitisch ist und was geht darüber hinaus? Und natürlich habe ich überhaupt gar kein Interesse daran, die Grenzen legitimer Israel-Kritik festzuzurren und dem eben die höhere Weihe zu geben. Sondern eher ganz im Gegenteil, die Frage zu stellen, woher kommt denn eigentlich dieses merkwürdige Bedürfnis, sich auf einen der 40 bewaffneten Konflikte der Welt, der mit Abstand sicherlich nicht der blutigste ist, in einer dermaßen Form zu stürzen, dass es eben zu den Konsequenzen führt, über die ich gleich noch reden will. Ich werde also auch nicht versuchen, eine Liste endloser Skandale aufzuzählen. Und die Liste der antisemitischen Skandale der deutschen Linken ist natürlich wirklich so monoton wie endlos und deprimierend. Zumal ich davon ausgehe, dass für die meisten, die heute da sind, das heißt auch keine allzu große Enthüllung sein wird, dass Linke manchmal antisemitisch sind, wenn sie über Israel reden, sondern eben wirklich versuchen, dieser Frage gesellschaftlicher Bedingtheit hinterherzukommen. Der Begriff Ticket, wie gesagt, als Schlüssel dazu, der stammt aus Adorno und Horkheimers Dialektik der Aufklärung, genauer gesagt aus der siebten und letzten These der Thesen zum Antisemitismus, die 1947 hinzugefügt wurde, also in der Erstveröffentlichung 1944 noch nicht enthalten war. Und diese These beginnt, recht bekannt, mit dem Satz, aber es gibt keine Antisemiten mehr. Der Satz, und das ist wichtig, heißt natürlich eben nicht, es gibt keinen Antisemitismus mehr. Er sagt vielmehr, dass der Antisemitismus spätestens mit Auschwitz sich derart gesellschaftlich verallgemeinert hat, dass er eigentlich gar nicht mehr zum Programm von Individuen gemacht werden muss, auch gar nicht mehr gemacht werden kann. Das heißt von Individuen, die sich ihrer Besonderheit gerade dadurch versichern wollen, dass sie als besondere Antisemiten auftreten, wie es zum Beispiel eben im Deutschen Kaiserreich noch der Fall war, wo es eben so Antisemitenligen gab, wo irgendwie Leute wie der Stöcker das sozusagen zu seinem exklusiven Programm gemacht haben. Und in der Tat gibt es ja nach 45 praktisch niemanden mehr, jedenfalls so in dem, was man so westliche Welt nennt zumindest, der wirklich offensiv von sich behaupten würde, er sei Antisemit, sie sei Antisemitin. Sondern im Gegenteil, jeder und jede, der oder die sich antisemitisch betätigt, weist ja gleichzeitig weit von sich, dass das irgendwas mit Antisemitismus zu tun haben soll. Aber für genau diesen Zustand, wo es keine Antisemiten mehr gibt, weil sich der Antisemitismus gesellschaftlich verallgemeinert hat, prägen eben Adorno und Horkheimer den Begriff des Tickets. Also etwas, wo sagen die Zustimmung zu antisemitischen Tatenprogrammen und so weiter, den Menschen auf eine ganz bestimmte Art äußerlich ist, ihnen gar nicht Schaum vor den Mund treten muss, sobald sie einen Juden sehen oder so etwas, wie halt so die klassischen Bilder von Antisemiten sind, wo sie durchaus eben in vielen Bereichen die und die und die Position haben, aber dazu gehört dann naturwüchsig auch noch gegen die Juden zu sein, beziehungsweise eben dann heute meistens gegen den jüdischen Staat zu sein. Das Ticket ist mit anderen Worten eben die Form der gesellschaftlichen Vermittlung, die sich zwischen das legt, zwischen Denken und Handeln legt und damit eben auch zwischen das, was Leute denken wollen und was sie dann tatsächlich denken, sagen, proklamieren, tun. Und es ist eben das, was sich zwischen die Leute schiebt, damit sie eben so etwas wie eine Handlungsfähigkeit in dieser Gesellschaft überhaupt aufrechterhalten können. Leben in der Welt nach Auschwitz heißt ja eben Leben mit Auschwitz. Leben also mit dem Wissen, was Menschen angetan werden kann, wie Menschen entmenscht, auf lebenden Abfall reduziert werden können. Und Leben mit dem Wissen, dass aus so einer solchen Tat keine Konsequenzen folgen. Dass also die Täter nach Aburteilung sozusagen ihrer Hauptspitze weiter unbehelligt leben können, ja mit einem Wirtschaftswunder belohnt werden und 89 dann spätestens sogar das letzte Andenken an den verlorenen Krieg, also die deutsche Teilung, wieder rückgängig gemacht wurde. Einerseits ist also das Leben in der Welt nach Auschwitz ein Leben in permanenter, uneingestandener Angst, denn was die Juden 33 bis 45 treffen konnte, kann eben weil an ihnen ja nichts Besonderes war, weil es eine Willkürtat war, jeden treffen. Und andererseits ist es eben eine dauerhafte Verstrickung in das, was Adorno einmal den objektiven Schuldzusammenhang genannt hat. Nämlich eben weiterleben, als wäre nichts gewesen. Ein kaltes und leeres Vergessen. Noch einmal verschärft sich dieses Verhältnis in Deutschland, denn die Deutschen, insofern sie ja eben auch Menschen sind, werden durch das, wie die Vergangenheit hier immer noch gegenwärtig ist, stets daran gemahnt, wie vollständig folgen- und spurenlos Menschen verschwinden können. Sie werden als Deutsche aber stets darauf verwiesen, das Weiterleben in einem Staat Deutschland, das Weiterleben mit den Reichtümern, die Zwangsarbeiter für sie erwirtschaftet haben, das Leben mit dem Wirtschaftswunder als ihr gutes Recht zu reklamieren. Leben nach Auschwitz heißt also Verdrängung, um zu funktionieren, um nicht irre zu werden. Und die linke Form dieses Nicht-Irre-Werdens, des Weiterlebens-Wollen, des sich Akkommodieren mit den Verhältnissen, die linke Form, Handlungsfähigkeit zu bewahren in einer Welt, die dem eigentlich ins Gesicht schlägt, heißt eben in erster Linie Antizionismus. Und zwar seit 1948 fortlaufend folgende für die Moskau-treue Linke und spätestens seit 1967 fortlaufend folgend für die sogenannte undogmatische Linke. Also alles in diesem dubiosen Wagenfeld zwischen Linksliberalismus und RAF. Im Folgenden soll es, weil es, ich denke mal, gerade irgendwie der Moskau-treue Antizionismus wird sicherlich auch in zwei Wochen nochmal zur Sprache kommen. Im Folgenden werde ich mich auf jeden Fall erstmal auf die undogmatische Linke beschränken und dann sozusagen auch die Fähigkeit des Tickets zeigen, sich in verschiedenen Situationen immer wieder neu dieser Einheit und des Weltbezugs zu vergewissern. Insofern man eben am Antizionismus der undogmatischen Linken drei Phasen ausmachen können, die immer auch auf verschiedene politische Begebenheiten reagieren. Der erste ist tatsächlich dann das, was nach 1967 entstand, also der marxistisch-leninistische geopolitische Antizionismus. Der zweite ist dann irgendwie so in den 80er Jahren sich durchsetzend ein alternativ-kulturalistischer Antizionismus. Und der dritte, mit dem wir es noch heute zu tun haben, ist schwerer zu charakterisieren, aber falls es ein Eigenschaftswort dafür bräuchte, wäre vielleicht das Beste nihilistisch. Die drei Figuren des Palästinensers, die sozusagen als Objekt der Solidarität, als Projektionsfläche für das Gute dem korrespondieren, sind eben dann für den ML-Antizionismus der Palästinenser als Revolutionär, für den Alternativen der Palästinenser als Heimatvertriebener und für den Nihilistischen der Palästinenser als Suicide-Bomber. Als Suicide-Bomber, Selbstmordattentäter. 1967 wird ja meistens als eben Jahr der antizionistischen Wende der deutschen Linken genannt. Ich werde gleich nochmal dazu sagen, dass das nicht ganz korrekt ist. Und die Legende will ja sagen, sagt ja meistens, naja, damals waren anlässlich des Sechstagekriegs die Rechten alle pro-israelisch, also blieb den Linken praktisch nichts anderes übrig, als anti-israelisch zu werden. Tatsächlich gab es ja 67 ein ziemlich merkwürdiges vergangenheitspolitisches Spektakel, wo die Bild irgendwie titelte, dass Moshe Dayan der Rommel Israels ist, der Wüstenfuchs des Sechstagekrieges, und wo der Spiegel titelte, schon etwas ambivalenter, mit Israels Blitzkrieg. Tatsächlich aber hält diese Legende eigentlich, dass daraufhin die Linken alle Antizionisten wurden, sozusagen in Abgrenzung, nicht wirklich stand. Erstens ist es ja durchaus nicht so, dass die Rechte einfach vorher immer pro-israelisch gewesen ist. Das war auch etwas einigermaßen Neues. Vorher war gerade in der Bundesrepublik, wenn, dann die Forderung nach Aussöhnung mit Israel eher ein linkes Thema, linkssozialdemokratisch, gewerkschaftlich, während gerade von rechts, also von den CDU-FDP-Regierungen, lange Zeit alles versucht wurde, um diplomatische Beziehungen mit Israel zum Beispiel zu hintertreiben. Die arabischen Staaten hatten halt gesagt, wenn ihr Israel anerkennt, dann erkennen wir die DDR an. Und dann war natürlich klar, das geht nicht. Und dann hat Ägypten trotzdem Ulbricht empfangen. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt rächen wir uns, jetzt erkennen wir Israel an. Also so ungefähr lief dann die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. 65 war das, glaube ich. Also unglaublich lange wurde das verschleppt. Und nur mal so als Demonstration, wie das dann aussah, wen dann die CDU-FDP-Regierung nach Israel als ersten Botschafter geschickt hat, war ein alter Wehrmachtssoldat und ein alter Wehrmachtsoffizier und ein ungarischer Faschist, der als Kollaborateur 45 in Deutschland geblieben ist. Das waren die beiden Diplomaten, die man dann nach Israel schickte. Also so viel zu der Zivilisierung in Deutschland. Aber es ist eben auch nicht so, dass 67 einfach die Linken auf Seiten der PLO übergelaufen sind, sondern es gab damals ja zum Beispiel Ulrikes Meinhofs berühmten Artikel, der sagte, drei falsche Freunde Israels und der einzig richtige, das sind die Linken, und denn ihre Solidarität mit Israel ist nicht taktisch, sondern unverbrüchlich. Es gab also tatsächlich die Fähigkeit, noch diese Situation erstmal zu reflektieren, und es gab dann erst in den folgenden Jahren also ein aktives Vergessen dieses Wissens, das man auch wollen muss. Was es tatsächlich 67 schon gab, waren die ersten Anzeichen linker Vergangenheitsbewältigung auf Kosten Israels und der Palästinenser. Es gab zum Beispiel anlässlich der pro-israelischen Demonstrationen von dem damaligen SDS-Bundesvorsitzenden Reiche den schönen Satz: Wir müssen nicht philosemitisch auftreten, weil wir keinen Antisemitismus zu verdrängen haben. Und es gab sozusagen immer dieses sich herauskatapultieren aus dem nationalen Kollektiv, dass wir haben ja mit den Verbrechen nichts zu tun, als wären sie nicht eben, also als wären nicht auch die Linken durch diese Gesellschaft durchgegangen und in ihr aktiv. Die tatsächliche Wendung hin wirklich von einer, sagen, um Neutralität oder sogar um eine gewisse Verständnis für beide Seiten bemühte Position, die man zum Beispiel in so dem einzigen Artikel der neuen Kritik, also der SDS-Theoriezeitschrift zum Nahostkonflikt, noch nachvollziehen kann, kommt interessanterweise erst 69. Und 69 war das Jahr, in dem nämlich nach der totalen Niederlage der arabischen Staaten im Sechstagekrieg die palästinensischen Freischärler ihre ersten militärischen Erfolge gegen Israel feiern konnten, also wo die israelische Armee zurückgeschlagen wurde. Und dann begann man eben zum Beispiel in der SDS-Korrespondenz immer die jährlichen wöchentlichen Militärberichte der PLO und der Fatah nachzudrucken. Dann begann eigentlich erst die Hetze wirklich gegen das zionistische Staatsgebilde Israel, also diese Formulierung, die wir heute kennen. Der Slogan, schlag die Zionisten tot, färbt den Nahen Osten rot. Das heißt, womit wir es also zu tun haben, ist nicht etwa ein Sentiment für die Geschlagenen, für die armen Opfer, sondern eine Verführung durch Stärke. Wäre es den Linken einfach um Opfer gegangen, dann hätten sie natürlich in Biafra viel bessere Möglichkeiten gehabt. Aber es war eben wichtig, dass die Palästinenser sich gewehrt haben und erfolgreich gewehrt haben und damit eben in die, sagen, marxistisch-leninistischen Revolutionsschemata passte, nachdem ja der Sieg des Proletariats eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, nachdem sozusagen sich die Stärke der Unterdrückten irgendwann zeigen wird und zurückschlagen wird und nachdem also die palästinensischen Erfolge das Versprechen abgegeben haben, dass die hier die Avantgarde dieser Bewegung der Unterdrückten sein würden. In gewisser Hinsicht ist das ja auch erstmal gar nichts ganz Schlimmes oder so, Verführung durch Stärke. Natürlich ist ja tatsächlich jede revolutionäre Bewegung darauf angewiesen, nicht einfach, sagen wie die Kaninchen auf die Schlange zu blicken, gebannt irgendwie aufs Unheil zu starren, sondern eine Perspektive zu sehen des Zurückschlagens. Aber das Problem ist hier gerade, und darin zeigt sich das Tickethafte, das unglaublich Reflexhafte, mit der man dann sich sozusagen an das Versprechen der stärkeren, der bewaffneten Macht geschmissen hat. Wie stark zeigen eben gerade die Warnungen, die Jean Amary damals schon aussprach, als er sagte: Wer ist denn im israelisch-arabischen Konflikt der Stärkere? Stärker an Öl, an Macht, an Bevölkerung, sind doch eindeutig die arabischen Staaten. Ganz unmittelbar kommt natürlich noch dazu, dass der bewaffnete Teil der deutschen Linken bei der PLO in Ausbildung gehen konnte, das Guerillaspielen lernen konnte und dabei lustigerweise begleitet wurde von einem Vorläufer der Wehrsportgruppe Hoffmann, die dort auch trainiert haben in den palästinensischen Ausbildungslagern. Was die beiden Momente zusammenbringt, von Vergangenheitsbewältigung und Verführung durch Stärke. Ist, glaube ich, etwas, was man Angstabwehr nennen könnte. Denn die deutschen Studenten, die revoltierenden Studenten, haben ja durchaus selber ihre Erfahrungen mit der postfaschistischen Volksgemeinschaft gemacht. Es gibt ja von Adorno den Satz, dass am 2. Juni 67 die Studenten die Juden der Stadt waren. Es gab diese Hetzmobs, die gegen Studenten aufgetreten sind und die einfach unmittelbar mit faschistischer Kontinuität ihre Feindbilder gemalt haben. Aber statt sich genau diesen Moment zu stellen und sich zu fragen, was heißt denn das für die Bedingungen der Revolutionierbarkeit dieser Gesellschaft? Was heißt das denn, sich vorzustellen, dass die gleichen Leute, die vor 25 Jahren noch für den reibungslosen Vollzug der Konzentrationslager gesorgt haben, auf einmal jetzt Räteherrschaft einführen sollen? Was heißt das denn, wirklich mit Vernichtungsfantasien konfrontiert zu sein? Wurde stattdessen genau dieses die Erinnerung an das ständige Aufblitzen der Gegenwart des Nationalsozialismus, die man in der postfaschistischen Volksgemeinschaft immer noch mitspüren konnte, sagen, Israel zum Vorwurf gemacht. Das heißt, nicht die tatsächliche Volksgemeinschaft ist es, die uns an Auschwitz erinnert, sondern der jüdische Staat, der als Antwort auf Auschwitz gegründet wurde. Und ich denke mal, und damit war diese Angst handhabbar, war sozusagen eine gemeine Aggression von außen oder war etwas, von dem man sich befreien kann. Und das kommt schön in dem Wort zusammen, was Dieter Kunzelmann, einer der bekanntesten APO-Kommunaden, 1970 sagte. Was hindert sozusagen die deutschen Linken daran, sich klar und konsequent mit den palästinensischen Fedayeen als den Antifaschisten von heute zu solidarisieren? Der Judenknacks. Und das geht dann halt auch weiter, dass zum Beispiel, also nur ein Beispiel aus vielen, dass die Ausstrahlung der Holocaust-Fernsehserie in den 70ern von gerade diesen neulinken Medien als fiese zionistische Machenschaft enttarnt wurde, um Sympathie für den Judenstaat zu wecken. Was man ein letztes Wort dann eben zu diesem ML-Antizionismus, zu dem man noch ziemlich viel sagen könnte, auch zum Beispiel, was für ein Begriff von Ausbeutung und Unterdrückung der eigentlich hatte, aber kommen wir vielleicht in der Diskussion noch drauf. Ein letztes Wort, was gerade auch mit diesem erwähnten Kunzelmann-Zitat zusammenhängt. Das Kunzelmann hat dieses Wort vom Judenknacks in einem Text erwähnt, der überschrieben war mit Brief aus Amman, also aus Jordanien, aus den palästinensischen Lagern. Geschrieben wurde aber tatsächlich nicht in Amman, sondern in Berlin. Und das zeigt ein bisschen auch was von diesem unglaublich possenhaften, was den neulinken Antizionismus eben auch auszeichnete. Dieses Moment des Kostümfest, dieses wir wollen auch mal Revoluzzer sein. Wir werfen uns entweder direkt in die palästinensischen Kostüme oder vermittelter, wir werfen uns in die Kostüme der kommunistischen Partei der 20er Jahre, Klammer auf, und streichen alles durch, was nach den 20ern war. Und warum es keine KP in Deutschland mehr gibt. Was der marxistisch-leninistische Antizionismus tatsächlich nicht hatte oder nicht sehr stark war, er wendet sich zwar gegen den Staat Israel, er wendet sich de facto natürlich auch gegen die Bewohner, aber er macht sich um die eigentlich wenig Gedanken. Das ist sozusagen das Moment der Kälte. Also er fragt nicht, was würde eigentlich ein Sieg der palästinensischen Bewegung bedeuten, die ja immerhin damals noch, und Frage, wie ist es heute, das Programm hatte, die Juden ins Meer zu treiben. Darüber dachte man einfach nicht nach, sondern brachte irgendwie ein paar Floskeln über, naja, eigentlich müsste das israelisch-jüdische Proletariat natürlich mitmachen bei der Revolution, aber es interessierte nicht. Israel interessierte als, sagen, bewaffneter Eingreiftrupp der Imperialisten im Nahen Osten. Und das ändert sich, denke ich, mit einer der ersten Umformulierungen des antizionistischen Tickets, nämlich im Zuge der Wendung der Linken zu dem, was man dann Politik der ersten Person nannte. Politik der ersten Person, also etwas, was so mit der alternativen Bewegung in Verbindung gebracht wird. Das heißt, es geht nicht mehr um die großen Weltfragen, sondern vor allen Dingen um mich und mein Befinden. Und wenn es um mich und mein Befinden geht, geht es also um Subjektivität. Und wenn es um Subjektivitäten geht, geht es immer um gute und um böse Subjektivitäten. Und erst dann entdeckte man, dass nicht nur der Staat Israel etwas Böses ist, sondern dass auch dessen Bewohner allesamt eigentlich moralisch verdorbene Gestalten sind. Es gab in den 80ern mehrere ziemlich frappierende Beispiele dafür, für eine Tonlage, die neu war. Zum Beispiel einen alternativen Reiseführer über Nahost, wo sozusagen als Fazit des Besuchs festgehalten wird: Die Juden wollen den Arabern an die Kehle, den männlichen Touristen ans Geld und den weiblichen zwischen die Schenkel. Einheitlich vom Arbeiter bis zum Professor. Wir denken weiterhin human und geben der Wahrheit die Ehre. Beides sind Dinge, die den Juden nicht geläufig sind. Das war übrigens ein Dozent der Universität Mainz, der das schrieb. Und es gab eben einer der berühmtesten Fälle, ich erwähne ihn trotzdem, weil er so schön ist. Der im grünen Kalender 1983 gab es einen Eintrag, unter dem Titel Israel, die Mörderbande. Der ist so, man muss sich das vorstellen, der ist handgeschrieben, so in schöner Schreibschrift, also wirklich so im Poesiealbumstil. Angesichts der zionistischen Gräueltaten verblassen jedoch die Nazi-Gräuel und die neonazistischen Schmierereien. Und nicht nur ich frage mich, wann den Juden endlich ein Denkzettel verpasst wird, der sie aufhören lässt, ihre Mitmenschen zu ermorden. Drumrum steht dann, und das finde ich eigentlich das Schöne, in astreiner Kauf nicht beim Judentradition, steht dann noch sozusagen so am Rand geschrieben in Schreibschrift: Kauft keine Jaffas. Erstens sind die Pflanzen überdüngt, damit sie im Wüstensand überhaupt wachsen können. So sind sie also. Das ist halt wirklich alternativ der handgeschriebene Mordaufruf, der sich mit astreiner ökologischer Gesinnung absichert. Da wäre der Führer mit seinem Autobahnfimmel nie drauf gekommen. Das ist natürlich, also ja, wirklich schwer, darüber ernsthaft zu reden, aber es ist eben tatsächlich so, dass genau diese Fixierung auf die Juden, also die jüdischen Bewohner Israels, als die bösen Leute, mit den guten Palästinensern, als die guten Gegensubjektivitäten, die sozusagen um Heimat, um Identität gebrachte Gruppe von Menschen, um die sich dann aber irgendwie ganz vorbildlich heldenhaft wehren in ihrer Intifada, aber eben von diesen bösen Männern, den jüdischen bösen Männern. Es war auch die Hochzeit einer antisemitischen Frauenbewegungsfigur, nämlich von der jüdischen Religion als der patriarchalischen Urreligion. Also die von den Juden als bösen Männern eben niederkartätscht werden und die immerhin zum Beispiel zu solchen Konsequenzen geführt hat, dass bei der großen Bündnisdemonstration 1982 in Frankfurt am Main gegen den israelischen Libanonkrieg, die stattfand, während in Israel die größten Demonstrationen der Geschichte gegen genau diesen gleichen Krieg stattfanden, wo selbst antizionistischen Juden versagt wurde, sich am Demobündnis zu beteiligen, einfach weil sie Juden waren. Und auch das waren wieder keine Randerscheinungen, sondern das waren Leute wie Brigitte Heinrich, also eine der führenden Figuren der Grünen damals, die diese Demo mitveranstaltet haben. Und ich denke, diese Form sozusagen, diese eigene Hinwendung auf das, was damals ja gleichzeitig war in der linken Bewegung, auf Volk und Tum, auf Identität und unter verschüttete Traditionen, auf ökologische Ernährung und Arbeit im Kleinen, diese Absicherung durch die Figur des bösen Juden und des guten Palästinensers, die findet sozusagen ihren Höhepunkt und gleichzeitig dann wieder auch Umschlagpunkt im Golfkrieg von 91. Und da möchte ich einfach das Zitat vorlesen von Eike Geisel, was auch titelgebend für den heutigen Abend war. Der Golfkrieg 91 ist ja deswegen bedeutend, weil Israel eigentlich überhaupt nicht Gegenstand war, sondern es ging darum, der Irak hat Kuwait besetzt und dann aber diesen Konnex gemacht, gesagt, wir ziehen uns aus Kuwait zurück, wenn Israel sich aus den palästinensischen Gebieten zurückzieht. Und das war sozusagen, das war dann natürlich der dankbare Anknüpfungspunkt für ganz viele Linke. Saddam Hussein, wenn nicht unmittelbar die Solidarität zu erklären, dann doch endlich eine Möglichkeit gefunden zu haben, in diesem Konflikt zwischen USA und Irak endlich auf der richtigen Seite einzugreifen, nämlich eben erwiesenermaßen antizionistisch. Und spätestens in dem Moment, als aus dem Irak Scud-Raketen nach Israel flogen, die Überlebenden der Konzentrationslager mit Giftgasmaske in Bombenkellern saßen und warteten darauf, ob deutsches Giftgas auf sie abgeschossen wird. Spätestens in dem Moment stellt sich natürlich die Frage, gibt es nicht Schlimmeres als Krieg? Das heißt, ist nicht schlimmer, so etwas gewähren zu lassen, als zu sagen, kein Krieg und Hussein weitermachen zu lassen? Das war die Frage, die sich sozusagen für die Friedensbewegung damals stellte und die mit Ausnahme der Zeitschrift konkret und einigen ganz wenigen Leuten klar beantwortet wurde, dass Frieden um jeden Preis und zwar gegen sozusagen diese Erpressung, diese Gesinnungserpressung, moralische Erpressung für Israel, für das Judentum in einen Krieg ziehen zu müssen. Und Eike Geisel kommentierte das damals so. Galt es damals, als die Grünen wie die Friedensbewegung am Projekt der deutschen Rehabilitierung mitwirkten, den Antisemitismus ehrbar zu kaschieren mit noblen politischen Absichten, wie etwa der Abschaffung von Unterdrückung dort, der Freiheit für die besetzten Gebiete, so lässt sich die gegenwärtige Attitüde nicht nur, dass Israel selbst schuld sei, sondern auch der uneingestandene Gedanke, dass Israel überhaupt schuld sei, nicht mehr einfach aus vielleicht zweifelhaften Motiven oder wie früher in Deutschland aus niedrigen Beweggründen erklären. Im Namen des Friedens gegen Israel zu sein, ist genau das Quantum moralischer Nachrüstung, dessen die Friedensbewegung bedurfte, um sich ein gutes Gewissen zum Ressentiment zu machen. Dieses Ressentiment hat alle praktischen und politischen Beweggründe abgestreift. Es kommt aus den allermenschlichsten Sphären, aus der Friedensliebe. Es ist so universell wie moralisch. Dieser moralische Antisemitismus beschließt die deutsche Wiedergutwerdung insofern, als sich durch ihn die Vollendung der Inhumanität ankündigt, nämlich die Banalität der Guten. Und ich denke tatsächlich, das ist ein sehr, sehr entscheidendes, was da auf den Begriff gebracht wird, nämlich wirklich die Vorstellung, dass sozusagen aus der allgemeinen Vorstellung vom Guten, Wahren, Schönen sozusagen unmittelbar folgt, ganz ohne jede weitere Reflexion gegen Israel zu sein. Und im Prinzip funktioniert es ja heute genau so, dieses Ticketdenken. Jeder, der irgendwie für das Gute ist, dafür, dass Menschen besser behandelt werden und der kommt sozusagen automatisch ohne großes Nachdenken, und ich kenne das sozusagen auch selber aus meiner eigenen Geschichte, erstmal dazu, dass Israel natürlich Schweine sind. Was will uns das jetzt sagen? Okay. Und dass hier sozusagen ganz unmittelbar, also genau wie von Adorno Horkheimer angekündigt, der Antisemitismus, es gibt keine Antisemiten mehr, sondern es versteht sich einfach von selbst. Wer moralisch denkt, ist gegen Israel. Das ist eben wirklich die Vollendung des Tickets. Und dafür hat sich aber natürlich in der politischen Landschaft, und damit komme ich dann auf die letzte Phase, noch einiges ändern müssen. Noch heute operieren ja Antizionisten mit der Vorstellung, naja, das Establishment und die Mehrheit dieser Gesellschaft und so, die sind alle beinhart pro-israelisch. Und gerade je pro-israelischer, desto rechter, wie auch immer. Also die Vorstellung, gerade die Bundesrepublik würde eine pro-israelische Politik betreiben. Vielleicht kann man davon für die Jahre zwischen 67 und, dann wird schon schwer, 72 reden. 1973 bereits verweigerte die Regierung Brandt den Amerikanern die Überflugrechte, um Israel im Yom Kippur-Krieg mit dringend benötigten Waffen zu versorgen, in einem Krieg also, wo Israel am Rande der Auslöschung stand. 1975 hat als erster westlicher Staatsmann ausgerechnet ein deutscher Vertreter vor der UNO erklärt, für das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes zu sein. Und zwar mit der schönen deutschen Begründung, wenn wir Deutschen selber unser Selbstbestimmungsrecht anfordern, können wir es ja den anderen nicht verbieten. In den Jahren von 79 bis 80 gab es einen großen Konflikt zwischen Israel und Deutschland, weil die Regierung Helmut Schmidt unbedingt Panzer nach Saudi-Arabien liefern wollte und also an einen der geschworenen Feinde Israels. Und als Begin damals ein paar zutreffende Worte über den deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte, nämlich, dass ein alter Wehrmachtsoffizier einfach kein Recht hat, die Feinde Israels, die Feinde der Juden aufzurüsten, fiel das Ansehen Israels in Meinungsumfragen um die Hälfte. Damals entdeckten eben auch die Sozialdemokraten ihre Sympathie für Palästinenser als die Opfer der Opfer, für die wir Deutsche eigentlich sozusagen als Bewährungshelfer wie schon für die Juden verantwortlich sind. Die Rechten entdeckten die Palästinenser eben als die Heimatvertriebenen von heute. Und Helmut Kohl brachte zu seinem ersten Besuch nach Israel, also es war eben nicht auf die Sozialdemokratie beschränkt, zu seinem ersten Besuch nach Israel Helmut Ziesel als seinen Ehrengast mit, ein Altnazi, der noch 45 dafür gesorgt hat, dass seine Köchin ins KZ kam. Der war dann Ehrengast der Kohlschen Entourage nach Israel. Spätestens in den 80er Jahren war deutsches Kalkül: Wir dürfen die PLO nicht der Sowjetunion überlassen. Als es die Sowjetunion dann nicht mehr gab, bot sich der Nahe Osten eigentlich erst recht an für so etwas wie einen kalten Krieg zwischen der Europäischen Union und der Führung Deutschlands und den USA. Ein kalter Krieg, der sich eben schon im Golfkrieg 91 abgezeichnet hatte, an dem Deutschland ja nicht teilnahm und der eigentlich immer wieder hochschießt, wenn gegen den amerikanischen Unilateralismus die deutsche ehrliche Maklerposition versucht, sich sozusagen Einflussgebiete im Nahen Osten zu sichern. Und es geht immer auf Kosten Israels. Das sind also sozusagen die politischen Bedingungen, unter denen so etwas wie Israel steht einfach auf Seiten der deutschen Regierung und des Westens, ist Bündnispartner des Kapitalismus im Kampf gegen den Sozialismus, überhaupt nicht mehr hinhaut, weil es diesen Realsozialismus nicht mehr gibt und somit auch die Bündnistreue, die vorher eben schon prekär war, nicht mehr existiert. Und unter diesen Bedingungen ist eben das Fortschleppen, denke ich, des Antizionismus einer, der nochmal wieder eine andere Bedeutung annimmt, wenn die Linke es trotzdem tut. Nach einer gewissen Inkubationsphase, die ganzen 90er erinnere ich mich, war der linke Antizionismus eigentlich ziemlich wenig ein Problem, was nochmal wieder zeigt, wie sehr der eigentlich auf Stärke setzt. Die ganzen 90er Jahre war auch die PLO in einer ziemlichen Position der Schwäche. Sie hatte sich halt im Golfkrieg verkalkuliert und stand auf Seiten Saddam Husseins. Das war schlecht. Musste dann notgedrungen Israel anerkennen, musste sozusagen die berühmten Verträge zwischen Rabin, Peres und Arafat unterschreiben, wo gegenseitige Anerkennung versichert wurde. Die PLO war also in einem eher schwachen und schlechten Zustand, deshalb gab es in den ganzen 90er Jahren auch kaum linke Israel-Kritik. Die flammte ich erinnere mich noch, wie 2000 auf dem Konkretgelage gesagt wurde, jetzt soll man mal aufhören mit diesem immer den linken Antisemitismus zu betonen, das gibt's doch praktisch nicht mehr. Und der Mensch, der es gesagt hat, war Justus Wertmüller. Aber es war tatsächlich eine Wahrnehmung, die nicht ganz falsch war. Ich dachte auch, das ist eigentlich weitgehend verschwunden, bis dann eben 9/11 und die Al-Aqsa-Intifada kam. Und seitdem gibt es ja eben wieder einen ungeheuren Aufschwung an linken Antizionismus, an diesen ganzen alten Topoi, aber eben, und das ist entscheidend, in einem völlig veränderten weltpolitischen Rahmen. Nämlich einem, in dem eben wer gegen Israel agiert, nicht mehr an Seiten der Sowjetunion steht, sondern an der Seite von ganz unmittelbar nationalarabischen, mehr aber noch islamistischen Mörderbanden. Die Al-Aqsa-Intifada hieß ja eben schon Al-Aqsa-Intifada, weil es um heilige Stätten ging, nicht mehr um so etwas Profanes wie Selbstbestimmungsrecht oder gar bessere Müllabfuhr oder so, sondern um heilige Rechte. Zugleich ist, wer sich eben auf Seiten der Palästinenser stellt, kein bisschen mehr gegen das Establishment, sondern kann auf relativ viel Verständnis hoffen. Und zugleich, und das vielleicht als als Kennzeichnung. Zugleich lässt sich eben in dieser Form des linken Antizionismus, der eigentlich gar kein weiteres politisches Projekt mehr hat, der das Ganze, der sozusagen die Palästinenser überhaupt nicht mehr in ein Schema einordnen kann, des weltrevolutionären Prozesses, womit Israel meinetwegen eine Bastion fällt, aber die Befreiung der Erde am Ende steht im realsozialistischen Gewande, sondern der wirklich nur noch sich selbst genügen kann, der wirklich in sich selbst sein Ziel findet. Dieser Antizionismus ist zugleich eben ein hochgradig infantilisierter. Er ist ein infantilisierter in der Form einerseits, dass er sich, wie in dem schönen Eike Geisel Zitat schon sozusagen immer mit bestem Gewissen selbst als Opfer fühlt, als Opfer zum Beispiel von Auschwitz-Keulen, von Antisemitismus-Vorwürfen, als Opfer eigentlich von allen und jeden. Und je weniger das tatsächlich passiert, umso mehr muss das ja imaginiert werden. Ist aber auch infantilisiert insofern, als er ganz und gar weniger in strategischen Perspektiven, sondern in einer Macht der Bilder aufgeht. Einer Macht der Bilder, der auch zum Beispiel die Presse erliegt, die immer gerne Bilder, die für sich selber sprechen sollen, aus dem Nahostkonflikt zeigt. Also kleine palästinensische Kinder vor bösen israelischen Soldaten, und damit soll dann alles gesagt sein. Bilder also, in denen jeder Kontext, jede Geschichte verschwindet und die dann wieder auftauchen in autonomen Gewande, zum Beispiel als der kleine Steinewerfer oder der kleine Zwillenjunge. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Plakate von vor ein paar Jahren, die hier überall hingen, wo so ein kleiner Junge mit einer Zwille war, der unglaublich aussah wie der kleine Hobbit von Tolkien. Und diese Macht der Bilder, in denen eben jede Geschichte, jeder Kontext ausgelöscht ist, die für sich selber sprechen sollen und die natürlich von palästinensischer Seite auch ganz gezielt hergestellt werden, entweder durch unmittelbare Fälschung, wie eben im Falle des kleinen Jungen Mohammed al-Durar, der angeblich von israelischen Soldaten ermordet worden sein soll, was dann nicht stimmte, oder eben auch, indem genau das nicht auf den Bildern zu sehen ist, was hinter den Kindern steht, nämlich die Maschinengewehrschützen. Mit dieser Hingabe an Bilder geht interessanterweise mit ähnlichem Ausgang ein kindlicher Glaube an Rechtsformen einher. Und zwar, man kann insgesamt sagen, dass der linke Antizionismus nach 91, das hat Francis Julius Trials of the Diaspora sehr schön dargestellt, dass der linke Antizionismus sozusagen liberalisiert hat, indem er ganz viel mit Völkerrecht und Menschenrechten argumentierte, was SDS-Leuten völlig egal gewesen wäre, sozusagen, und zwar mit genau dem gleichen Ziel. Auch in Völkerrechtskategorien ist ja jede Geschichte ausgelöscht. Jede Frage, wie kommt es zu etwas? Es ist die einfache Möglichkeit, moralisch zu sagen, hier Recht, da Unrecht, ohne sich mit Fragen von politischen Prozessen auseinandersetzen zu müssen. Fragen, wie weit kann ein allgemeines Recht überhaupt der besonderen Situation des jüdischen Staates als von ständiger Vernichtung bedrohter gerecht werden, und so weiter. Und vor allen Dingen, der den Leuten, die daran glauben, eben genau dieses unmittelbare Gefühl des unmittelbar gut moralisch Wahrseins gibt, denn wer würde schon wagen, gegen die heutige Säkularreligion der Menschen und der Völkerrechte Einspruch zu erheben? Wie das dann läuft, das ist, glaube ich, am schönsten oder am deutlichsten zu sehen an der Free Gaza-Flottille von vor 2 Jahren, als man eben auch im Namen des Völkerrechts unterwegs war, eine Blockade zu brechen, sozusagen mit dem besten Wissen der Welt, sich nicht drum kümmern musste, warum gab es diese Blockade, was hat es mit der Hamas in Gaza auf sich. Nein, ganz im Gegenteil, man konnte sogar problemlos, weil man ja zu den Guten gehörte, mit haufenweisen faschistischen und islamistischen Mörderbanditen auf einem Schiff fahren und sich trotzdem als links- und gutmenschlich fühlen. Das Bemerkenswerteste an der Free Gaza-Flottille war aber erstens nicht nur das rot-braun-grüne Bündnis, was dort stattgefunden hat, wo sich dann die beteiligten Frauen der Linken auch problemlos ins Frauendeck einschließen lassen, weil richtige Konfrontation nur was für Männer ist, sondern eben auch was für ein Verständnis das in ganz Deutschland gefunden hat. Konträr zu der Vorstellung, wir als Israel-Kritiker sind arme, verfolgte Gesellen ständig von Auschwitz-Keulen bedroht, war es ja ganz im Gegenteil so, dass der Deutsche Bundestag eine Resolution beschlossen hat, und zwar einstimmig, die Israel kritisierte für die Blockade und eine Aufhebung forderte. Es war also ein unmittelbarer Erfolg dieses rot-braun-grünen Bündnisses, was sich dort im Bundestag abspielte. Und zwar, wenn man die Protokolle liest, wirklich unglaublich irre. Also wo dann die CDU-Leute nicht etwa wieder die Möglichkeit nutzen, der Linkspartei nochmal einen mitzugeben, ihr kooperiert hier mit Islamisten und Nazis, sondern im Gegenteil, Herr Gerke, wie gut es tut, Ihre sachlichen Beiträge hier zu hören, die leider ja nicht alle aus Ihrer Partei immer so pflegen. Also Herr Gerke ist einer der härtesten antizionistischen Hetzer in der Linkspartei. Aber wie gesagt, dort kommt man dann zusammen. Und insgesamt ist die Staatsnähe, denke ich, des heutigen linken Antizionismus bemerkenswert. Ob es der antizionistische Ideologe Klaus Holz ist, der auf einem Verfassungsschutzsymposium erklärt, es gibt keinen linken Antisemitismus, das ist nur ein Manöver von konkurrierenden Fraktionen. Ob es die Bereitschaft des deutschen Fernsehens und der deutschen Publikationsorgane ist, auf eine dermaßen obskure Gruppierung wie Arbeiterfotografie zu hören und vorauseilend die völlig korrekte Übersetzung von Ahmadinejads Drohung, Israel von der Landkarte zu fegen, zurücknimmt und sagt, oh nein, Übersetzungsfehler, der will gar nicht Israel vernichten. Oder ob es eben die ganze Latte von Polizeieinsätzen der letzten Jahre ist, gegen Israel fahren, Verfahren gegen Leute, die, weil sie eine Israel-Fahne gezeigt haben vor einer Islamisten-Demo, für Volksverhetzung verantwortlich sind, weil sie ja nämlich die Juden sind Mörderparolen herausgefordert haben, ob es schließlich die Polizeieinsätze gegen eine Demonstration der jüdischen Gemeinde ist, weil dort hebräische Musik gespielt wurde, also eine für Polizisten unkontrollierbare. Das alles zeigt eben an, wie unglaublich staatsnah, staatstragend geradezu der linke Antizionismus geworden ist. Sodass sich eigentlich fragen lässt, was ist an dem noch links? Und dann die Antwort wäre tatsächlich, links ist, dass er sich eben als Linker geriert, dass er also das ist, was die Linke in irgendeiner Form zusammenhält. Das Letzte, was sie noch vorweisen kann, was nicht den Bach der Geschichte runtergegangen ist, sondern dem ganz im Gegenteil Erfolg beschieden ist. Und deswegen müssen linke Israelfeinde auch eben immer crazier werden, weil sie sozusagen immer noch dem allgemeinen Konsens einen Schritt voraus sein müssen. Immer noch ein bisschen schriller. Okay, ich wäre jetzt zum abschließenden Fazit. Ich glaube, die Frage, was unterscheidet die Deutsche von der weltweiten Linken, verschiebe ich jetzt einfach mal auf die Diskussion. Ich möchte noch einen letzten Punkt. Ich habe ja in der Vorbereitung auf die Veranstaltung noch so ein bisschen verschiedene Literatur gelesen, unter anderem auch antizionistische und ein Büchlein des Counterpunch, also einer heftigen antizionistischen Vereinigung Großbritanniens, wo ein Beitrag eines Sohnes deutscher Juden drin war, der jetzt in Kanada lehrt und der sich darüber lustig macht, über Leute, die Antisemitismus wirklich für ein Problem halten. Es gäbe doch so viel Drängenderes und Wichtigeres und kaum wirklich manifesten Antisemitismus. Und wenn der mal stärker werden würde, mein Gott, die Juden können doch immer noch nach Kanada oder in die USA gehen oder natürlich in ein nuklear bewaffnetes Israel. Das ist ein bisschen irre, die Argumentation, weil er gleichzeitig dadurch legitimiert, dass er gegen Israel auftritt. Also genau das zum Verschwinden bringen will, was ihm sozusagen den Garanten bietet, dass es nicht zu Antisemitismus, dass Antisemitismus kein Problem wird. Trotzdem ist die Frage auf einer bestimmten Ebene erstmal gar nicht ganz einfach zu beantworten. Angesichts sozusagen des Zustandes der Welt, wo, wenn man Zeitung liest, mehrere hunderttausend Menschen am Horn von Afrika droht gerade unmittelbar das Verhungern wegen einer neuen Dürre. Es gibt Staaten in Afrika, wo 30% der Bevölkerung mit AIDS infiziert sind, weil westliche Pharmakonzerne keine Medikamente zur Verfügung stellen. Es gibt, es wird in Südamerika zerfällt in Bandenkriege. Man kann also sozusagen auf einer unmittelbaren Ebene wahrscheinlich Konfliktfelder finden, wo es um viel, viel mehr Menschenleben geht. als im Fall des Linken, und zwar gerade des metropolitan-linken Antizionismus. Das Schlimmste, was sozusagen ja hier von den antizionistischen Schlägern droht, ist, dass man was auf die Fresse kriegt. So, aber gehe ich also so unmittelbar an die Sache ran, ist es gar nicht so einfach zu sagen, warum ist das jetzt wirklich ein wichtiges Problem? Man darf auch ja nicht vergessen, dass gerade wenn es wieder um die Metropolen geht, der linke Antizionismus etwas ist, was vor allen Dingen eine gewisse Attraktivität für Bildungsbürger entwickelt ist. Übrigens auf beiden Seiten. Der Nahostkonflikt ist ja im Gegensatz zu so vielen Konflikten auf dem Rest der Welt einer, wo Intellektuelle nochmal so richtig als Weltdeuter herausgefordert sind. Gerade weil Parteinahmen da so wenig kosten, weil es nicht darum geht, Reichtumsfragen zu stellen, sondern eben zu interpretieren, Sinn zu stiften. Das lässt sowohl die linken Antizionisten so gerne auf den Nahostkonflikt rekurrieren. Da scheint ihre Stimme wirklich noch Bedeutung zu haben. Es ist natürlich aber auch eine Verführung für Kritiker des linken Antizionismus, weil es so schön einfach ist, Partei zu nehmen für die richtige Seite in diesem Konflikt. Vergleich das mal mit Somalia, für wen willst du da Partei ergreifen? Also kümmert man sich lieber nicht drum. Der Bildungsbürger ist ja eine Figur, die sozusagen ihr recht viel Prestige in den letzten Jahrzehnten eingebüßt hat, eigentlich nicht mehr gefragt ist. Aber wie gesagt, am Nahostkonflikt kann er nochmal zu großer Form auflaufen, als ein Mankell irgendwie die Weltmeere umsegeln oder als ein Grass wahre, weise Worte an die Nation sprechen. Aber es bleibt natürlich Geschwätz gleichzeitig. Und man darf wirklich das Moment des Lächerlichen an einem wie Gras, gerade an einem wie Günter Grass irgendwie nicht unterschätzen. Also statt irgendwie, oh Gott, Hilfe, der Grass hat ein Gedicht gegen Israel, ist es ja wirklich sinnvoller zu sagen, mein Gott, und das soll ein Gedicht sein und der Mann ist Nobelpreisträger, ist das hihihi. So, der Antizionismus hat, wie gesagt, in seiner metropolitanen Form, in seiner linken Form, ja immer etwas Operettenhaftes, Albernes, Lächerliches. Aber gerade weil die Parteinahme in ihm nichts kostet, gerade weil sie so einfach ist, weil es so einfach ist, sich auf die richtige Seite zu stellen, und das heißt natürlich auf die israelische, gerade deswegen ist es wiederum von so großer Bedeutung, wenn die Mehrheit der Linken es nicht tut. Es geht also, wenn man Antisemitismus, linken Antizionismus kritisiert, tatsächlich um eine geschichtsphilosophische Perspektive, um das, was Adorno und Horkheimer mal gesagt haben. Einerseits ist eben die Frage, die sogenannte Judenfrage, etwas komplett Überflüssiges, etwas, was nichts mit dem Leben von Menschen zu tun hat. Aber indem die Nazis sie gestellt haben, wie sie sie gestellt haben, ist es tatsächlich die Frage geworden, ist der Umgang mit den Jüdinnen und Juden das geworden, woran sich das Schicksal der Welt entscheidet? Soll sozusagen die nationalsozialistische Behandlung fortgeschrieben werden? Sollen die Juden als ewiges Opfer der Weltgeschichte fungieren? Oder kann sich die Weltgeschichte zu einem Besseren wenden? Unmittelbarer ausgesagt, gerade um Themen wie das Verhungern von Menschen in Afrika, der Zerfall in Bandenwesen in Südamerika oder so etwas behandeln zu können, ist es entscheidend, dass das antizionistische Ticket verschwindet. Der Antizionismus ist in jeder Form das Ticket der Konterrevolution. Man kann es beobachten an der No-Globo-Bewegung, die meinetwegen ehrenhaft angetreten, sich für Sweatshop-Arbeiterinnen einzusetzen, eigentlich um kaum noch etwas anderes als die Würde und Identität des palästinensischen Volkes dreht und die deswegen Weltsozialforumstreffen zu etwas Gefährliches für jüdische Gemeinden vor Ort macht. Man kann es selbst an so etwas wie der Linkspartei festmachen. Es ja wirklich gut wäre, wenn es eine sozialdemokratische Partei in Deutschland gäbe, die gegen Hartz IV ist, aber die man einfach natürlich nicht wählen kann, weil es eine Stimme für Antisemiten ist. Und man kann diesen Umschlag durch das antizionistische Ticket ins Konterrevolutionäre am schmerzhaftesten vielleicht erleben bei so etwas wie dem arabischen Frühling, der hoffnungsvoll als eine Revolte gegen Diktaturen gestartet, irgendwann in eine Revolte für den Islam und gegen Israel umgeschlagen ist. oder die Wahrheit von dem, was da von Anfang an drin war, enthüllt hat oder wie auch immer, das ist die Frage. Das heißt, solange es diese Fixierung, dieses Schibulett gibt, des antizionistischen Tickets, solange werden die Menschen nicht bereit sein, tatsächlich für das, was sie betrifft, zu kämpfen, also bessere Lebensbedingungen, sondern wahnhaft sich stürzen auf einen Konflikt, der in der Regel mit ihnen überhaupt nichts zu tun hat und daran ihre Ressentiments der Welt gegenüber ausagieren. Das andere und aber viel unmittelbarere ist die Frage, ist es tatsächlich dann so, dass das Thema eigentlich selbst in Menschenleben gemessen nicht so wichtig ist? Israel war natürlich immer ein Staat, der sich sehr seiner Haut hat wehren können. Und deswegen sind manchmal natürlich auch so Begriffe wie Staat des Opfers, wenn deutsche, antideutsche Linke sie verwenden, immer so ein bisschen schwierig, weil reduzierend und weil immer so ein bisschen so, wir helfen euch, da mitschwingt, so eine gewisse Größenfantasie. Aber so gut sich Israel eben seine Haut hat wehren können, so prekär war es ständig. Und genau diese Prekarität, dieses immer bedroht sein durch Wiederabschaffung, ist ja genau das, was auch den Hass immer wieder entzündet. Als sozusagen der Stolperstein im Lauf der Welt. Als das, was eigentlich in den Strom der Geschichte gar nicht reingehört. Als etwas, was wieder die Logik des Weltgeistes ist, dass so etwas überhaupt existieren kann. Dass so etwas überhaupt gegründet werden konnte. Und diese Prekarität hat natürlich nach dem Ende der Sowjetunion noch einmal zugenommen. Die Sowjetunion hätte keinen Dritten Weltkrieg für die Vernichtung Israels riskiert. Der Iran schon. Und das ist natürlich genau die Situation, vor der wir im Moment stehen, dass sehr unmittelbar der Iran davor steht, eine Atombombe zu entwickeln, die auf Israel gerichtet sein wird, die selbst, wenn sie nicht abgefeuert wird, zur Entvölkerung Israels beitragen wird, zur Schwächung und es sturmreif schießen wird für Hisbollah und Hamas. Das heißt, es ist tatsächlich in gewisser Hinsicht ein Scheideweg, ein Wendepunkt der Geschichte. Und ich denke, sollte tatsächlich fragen, was tun eigentlich, wenn das, was ansteht, wenn Israel sich dann zur Wehr setzt gegen diese existenzielle Bedrohung, wenn dann eine große Empörung ausbrechen wird und so weiter, was dann eigentlich zu tun sein wird. Aber ich denke, es muss tatsächlich jedem klar sein, dass der Antizionismus so operettenhaft in seiner Geschichte war. Im Moment, in dem er sich eben Gestalten wie Ahmadinejad andient, sie legitimiert, Friedensaufrufe proklamiert und so weiter, unmittelbar den Massenmord mit vorbereiten hilft. Ich danke. Ich habe eine Frage, die liegt aber so ein bisschen am Rande dieses Themas. Und zwar, das Interessante ist ja, dass das ja eines, also der Antizionismus, dass das ja eines der wenigen Themen der extremen Linken ist, die ja eigentlich auch bis in die Mitte hinein so ein weites Echo, ja, also das es ja bekommt. Ja, ansonsten die anderen Themen, also werden ja soweit also nicht besprochen. Die Linke oder die extreme Linke ist ja heute im Vergleich zu den 60er, 70er Jahren weitestgehend marginalisiert praktisch. Mich würde mal interessieren, also es scheint dann ja sozusagen auch eine Art Mainstream Israel-Kritik oder Mainstream Antizionismus zu geben. Und mich würde interessieren, wie Sie das sehen, also woher praktisch der kommt und inwieweit das eigentlich so in Zusammenhang steht mit diesem linken Antizionismus. Das ist natürlich eigentlich noch mein eigenes Referat. Woher kommt der Antizionismus des Mainstreams? Ist vielleicht auf einer bestimmten Ebene sogar inzwischen spannender, als das an der Linken festzumachen, weil ich denke auch, da diese Avantgarde-Rolle, die es mal gab für die Linken, ist eigentlich wirklich nur noch eher eine sozusagen der Versuch, das, was eh schon Konsens ist, hysterisch zu überschreien. Ich glaube aber, tatsächlich historisch muss man es erst mal sehen, dass es diese Avantgarde-Rolle gab. Das heißt, nach 45 ist Antisemitismus erstmal gerade in Deutschland tabuisiert. Es ist ja sozusagen genau das Arrangement, was so getroffen wurde nach der Kriegsniederlage. Eigentlich geht alles einigermaßen so weiter, aber den Antisemitismus, den behaltet ihr mal für euch. So, der wird nicht offen ausgesprochen. Und da ist natürlich das sozusagen das linke Angebot, dass wir haben eine Möglichkeit, ganz klassische alte antisemitische Ressentiments wieder zu formulieren, aber im politisch korrekten Gewande. Ja, erstmal wirklich ein Angebot, was man nicht ablehnen kann, was sozusagen ein bisschen dauerte, bis der Rest der Gesellschaft das begriff, aber dann, glaube ich, ziemlich erfolgreich war. Was auf einer bestimmten Ebene die Urheber dann auch wiederum arbeitslos gemacht hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich versuchen wollte zu zeigen. Eine Linke, die sich eigentlich auf dieses, eigentlich wirklich nur noch das Thema hat, gar nichts mehr hat, was sie von liberalen, konservativen, reaktionären Faschisten und ihrer Regierung unterscheidet. Ich glaube, man kann aber auch noch sagen, dass im Verlauf der Geschichte sagen immer noch so ein paar entscheidende Innovationen kamen. Das heißt zum Beispiel, eine Sache, die ich jetzt auch nicht dargestellt habe, ist eine der interessanteren Sachen am heutigen auch Mainstream-Antizionismus ist ja gerade im Zusammenhang mit dieser juridifizierten Ideologie, dieser Völkerrechtsideologie, dass Israel nicht mehr wie früher die Juden überhaupt so identifiziert werden mit den wurzellosen, künstlichen, die deswegen auch Israel nicht mehr so ein Staatsgebilde ist, also gar kein echter, organisch gewachsener Staat, sondern ein Staatsgebilde heißt es dann ja immer, sondern dass ganz im Gegenteil heute Israel eigentlich eher als Störenfried darstellt in Sachen Beharren auf eigener Nationalstaatlichkeit, also der Weigerung, sich der UNO zu unterwerfen, zum Beispiel. Also nicht einfach immer das machen, was UNO-Resolutionen fordern. So, das ist und insofern Israel erscheint dann immer im Diskurs als so eine Art nationalstaatlicher Anachronismus, etwas, was wir Europäer sozusagen schon lange überwunden haben, weil wir ja die tolle EU haben und die tollen Völkerrechte und so etwas. Nur die USA und Israel sind noch die immer so Alleingänge machen in der Staatenwelt. Und ich glaube zum Beispiel, dass diese Art von antinationaler Israel-Kritik, das ist so die letzte Errungenschaft der Linken, der 90er Jahre, also wo das ja auch genau nachvollzogen wurde, dass man nicht mehr von Staatsgebilde schreibt, sondern im Gegenteil davon, dass Israel ja ein Nationalstaat ist und schon deshalb ganz problematisch und schwierig. Oder das sind dann zumindest die aufgeklärten Antizionisten, die das schreiben, gerade in Abgrenzung zu den Verrückten. Und ich glaube, so das ist immer noch so ein bisschen das Verhältnis zwischen Mainstream und Linker, dass die Linke so als Trendscouts des was geht an neuen Ressentiments, auch wie weit kann man gehen. Also in Hamburg hat man vor 2 Jahren festgestellt, okay, ein Film von Lanzmann blockieren, warum Israel und dabei Judenschweine brüllen, das geht ein bisschen zu weit. Aber, keine Ahnung, Free-Gaza-Flottille machen mit Faschisten und Islamisten zusammen, das geht. So, und so wird dann an denen, glaube ich, auch das, wie weit darf man gerade gehen, austariert. Das vielleicht erstmal. Und die andere Frage, woher kommt dann überhaupt der Antizionismus? Ich denke, in vielem, also auch der Mainstream-Antizionismus, in vielem ist das ähnlich wie bei den Linken. Also wirklich bei den Linken hatte der Antizionismus ja auch viel mit dieser Vorstellung, wir ziehen mit dem Weltgeist. Also, und der Weltgeist ist gerade unaufhörlich in Richtung Revolution und Israel ist da ein Hindernis, aber das fällt. So, und mit uns sind die stärkeren Bataillonen. Und nun hat der Weltgeist natürlich nicht zur Weltrevolution geführt, aber das mit den stärkeren Bataillonen, das hat in gewisser Hinsicht gestimmt. Das macht es, glaube ich, dann für den Mainstream insgesamt attraktiver. Es braucht eben heute auch kein Israel mehr als Bündnispartner für den Westen, weil es diesen Gegner Sowjetunion nicht mehr gibt und weil es weil das Verhältnis des Westens zu den Islamisten viel, viel uneindeutiger ist, als es das gegen die Sowjetunion je war. So, und ich glaube, deshalb ist das Verhältnis da inzwischen auch ganz anders als in früheren Zeiten. Dankeschön. Erstens, ich möchte mich bedanken für diesen netten Vortrag. Ich habe ein paar Stichworte geschrieben, weil mein Deutsch ist nicht perfekt, aber es bedeutet nicht, dass ich die Situation nicht beherrsche. Ich komme selber aus Palästina. Palästina ist mein Land. Israel ist künstlich gebildet, schon 1800, um die 1800. Dankeschön, Moment, nicht unterbrechen und danach können wir uns austauschen. Und zwar, es gibt ein Mann schon in Deutschland, der war sehr bekannt. Ihr könnt lachen, ja. Je mehr wir lachen, desto besser. Herz, es gab einen Ärzte, ein Deutscher. Ich buchstabiere, weil ich kann diese H nicht richtig sagen. H wie Hamburg. E-R-T-Z-L. Datum habe ich vergessen. Um die 18. Jahrhundert, es wurde schon gesprochen, wie man Israel gründet. Ich komme aus Frankreich, ich bin in Frankreich großgezogen. Mein Opa war Deutscher, Nazi, er hat auch gedient. Aber ich kann dafür nicht oder ich kann jetzt nicht mehr viel. Aber doch, wir können immer was dafür. Junge Mann, ich weiß nicht, wie Sie heißen, darum sagen Sie mir noch Ihren Namen, bitte. Herr Glas, Herr Glas. Ja, oder Herr Glas wie Flasche oder Herr Flasche wie Glas, Herr Glas. Sie haben über AIDS gesprochen. Sie haben über Ahmadinejad, der Präsident von Iran, gesprochen, mit einer Übersetzung, die nicht vollständig ist. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Quelle bekommen haben. Wahrscheinlich aus der Web-Arbeiterfotografie oder Arbeiterfotografie. Es gibt noch andere Quellen. Sie haben falsch zitiert von Ahmadinejad. Er hat nicht gesagt, dass er möchte gerne mit seinen Bomben Israel nicht mehr auf die Karte haben. Er hat nur so gesagt, wenn Israel so weitermacht, Israel wird früher oder später nicht mehr da sein. Das ist die Übersetzung, weil ich spreche auch Arabisch. Und das ist nicht eine Übersetzung auf Englisch, sondern doch, und Französisch. Und Französisch auch. Auch Persisch. Persisch ist auch ein Teil von Arabisch. Mögen die Iraner nicht so hören. Da. Lacht ihr über mich? Ich mag sehr gern, dass ihr lacht über mich. Ihr seid dafür sehr gut ausgebildet, um die Leute zu belächeln. Das deutsche Volk muss wissen, was damals passiert ist, 1933 mit Adolf Hitler. Ich möchte gern auch wissen, was ist passiert, weil mein Opa hat mir total was anderes erzählt, obwohl mein Großopa war Deutscher. Ich möchte gern wissen, ob es wirklich 6 Millionen Juden ermordet wurde. Sie haben erwähnt, dass die Linken so gerne mit Israel beschäftigen, obwohl es Hunger gibt in Afrika und so weiter. Und Sie haben vergessen zu erwähnen, die heutzutage tagtäglich Massaker in Syrien und kaum spricht einer darüber. Oder die Unterdrückung der Menschenrechte und Frauenrechte in allen arabischen Ländern ohne Ausnahme. Steinigung in Iran und so viele Exekutionen. Und das ist diese Sachen, die fallen so in die Ecke bei diesem Thema. Ja, das ist natürlich, das ist tatsächlich eine Konsequenz, denke ich, des Bündnisses oder des Halbbündnisses oder des zumindest verschämten Tolerierens der Islamisten als der neuen Hauptkraft gegen Israel. Und ich denke, da gibt es tatsächlich ganz unmittelbare Beispiele auch, weniger aus Deutschland als aus England, welche, die mir einfallen, wo auf einer anti-israelischen Demonstration Leute verprügelt worden sind, die ein Transparent hochhielten, wo drauf stand: Israelis, stop persecuting Palestinians. Palestinians, stop persecuting gays. Also Israelis, hört auf, Palästinenser zu unterdrücken, und Palästinenser, hört auf, Schwule zu unterdrücken. Also herrlich ausgewogen und alles, aber sind trotzdem verprügelt worden, weil überhaupt die Erwähnung von dem, was doch eigentlich sonst zentral ist für Linke, so LGBT-Rechte, Lesbian, Gays, Bisexual, Transgender, in dem Moment einfach inopportun ist. Und ich denke, das kann man tatsächlich ständig beobachten, die Bereitschaft, sagen auch die Diktatur im Iran zu verharmlosen. Also das klassische Beispiel Gras, der dann in seinem Gedicht sagt, na ja, das ist halt so ein Dampfplauderer, der Ahmadinejad. Und die Experten für Kulturrelativismus in den Gender Studies in Berlin von Christina von Braun oder Bettina Mattes, die dann auch im Kopftuch was ganz Progressives entdecken, weil das dann gegen die westliche Durchleuchtung ein Ort des weiblichen Geheimnisses und sowas konstituiert. Also so total irrwitzige Fantasien, die wirklich, die es nur gibt, weil man die Leute eben, die da an vorderster Front gegen Israel stehen, irgendwie vor Kritik schützen muss und dafür eher bereit ist, auf Essentials zu verzichten, als auf den Antizionismus zu verzichten. Und es gibt dann auch wiederum, das kenne ich dann wieder auch aus England, sagen irrwitzige Begründungen dafür. Israel sei ja schlimmer, weil das ja eine Demokratie ist. Und deswegen sind da alle dran beteiligt, während die arabischen Staaten sind ja eine Diktatur. Da können die Leute nichts dafür, die Massen. Und deswegen muss man Israel vor allen Dingen angreifen. Das heißt, die 1a perfekte Begründung dafür, warum jedes despotische Regime vor sich hin morden darf, weil da können die, das machen Despoten halt so, aber die israelische Demokratie, da ist jeder Einzelne schuldig. Genau, aber das ist genau dann auch die Frage, wie sieht das in Deutschland, ist das dann immer ein paar Nummern kleiner, da heißen dann so die Islamverbündeten dann eher sowas wie Sabine Schiffer oder Christina von Braun und nicht wie in Großbritannien George Galloway oder Ken Livingston. Das wäre immer nochmal ein eigenes Thema für die Diskussion. Aber danke für deinen Vortrag und auf den Hinweis, was für eine Bedrohung der Iran gerade darstellt. Noch eine Frage zu dem Vortrag. Wenn ich recht verstanden habe, hast du versucht, das Spezifische am linken Antisemitismus mit dem Konzept des Tickets rauszuarbeiten. Und ich habe das so verstanden, dass man sich eben dass eine Linke sich aus geschichtsphilosophischen Gründen, aus einer geschichtsphilosophischen Perspektive auf die Seite der Stärkeren schlägt, eben dass es eine konkrete Veränderung oder so geben könnte. Und das und in dem Punkt war mir nicht klar, inwieweit, also wofür diese Veränderung, nach der man sich offenbar sehnt, steht. Also was es bedeutet, sich von der Stärke der anderen irgendwelche Bewegungen oder sowas verführen zu lassen. In der Auseinandersetzung mit Antisemitismus geht es ja auch oft darum, dass es um eine abstrakte Herrschaft, das ist ja auch eine kapitalistische Gesellschaft, eine apersonale Herrschaft darstellt, die konkretisiert wird, auch an Juden oder in politischen Zusammenhängen an Israel. In dem Zusammenhang ist mir halt nicht klar, warum warum das Ticket jetzt in dem Fall was spezifisch Linkes ist. Und noch eine Subfrage noch dazu. Am Anfang hast du es noch abgegrenzt von der psychologischen und der psychologisierenden Kritik. Die habe ich auch gar nicht verstanden. Das hast du auch noch ganz kurz gefasst. Okay, ja, ich versuche nochmal. Das sind drei Punkte. Ich kann mit dem ersten nochmal anfangen. Die Abgrenzung von einer psychologisierenden Erklärung ist, ich hatte die mit so einer kleinen Polemik, weil ich das aus linken Diskussionen der letzten Jahre gerade hier in Hamburg kenne, dass es gerade zum Beispiel aus der Roten Flora dann ganz häufig Papiere gab, wenn zum Beispiel Konsequenzen gegen einzelne antisemitische Schläger gefordert wurden. Dass dann gesagt wurde, ja, aber wir alle sind doch irgendwie antisemitisch geprägt und wir können das Problem doch jetzt nicht so an Einzelnen verorten, sondern wir müssen alle doch in uns gehen und solange wir das nicht getan haben, können wir jetzt auch nicht zum Beispiel die Leute, die damals im FSK vor 10 Jahren Antisemitismuskritiker zusammengeschlagen haben, einfach mal so aus der Flora rausschmeißen. Das war sozusagen so eine psychologisierend therapeutische Perspektive auf das Problem, die Nichtstun legitimiert. Ich würde aber auch sagen, es gibt eine Schwierigkeit, überhaupt sozusagen zu unmittelbar psychoanalytisch heranzugehen an den linken Antizionismus, eben weil es zum Beispiel anders als so die klassischen antisemitischen Agitatoren, die es Anfang des 20., Ende des 19. Jahrhunderts gab, viel weniger Zusammenhang zwischen Charakter und Handeln gibt. In so einem Sinne, ich glaube, dass eben tatsächlich das, was in der Dialektik der Aufklärung in den ersten 6 Thesen auch wesentlich psychoanalytisch über Antisemiten entwickelt wird, auf diese Form von Charakterstruktur sehr gut trifft. Also der Hass auf Geld und Geist und dieses Unmittelbare nicht leiden können und sowas alles. Das aber für Linke, und das ist zumindest was ich aus meiner eigenen Geschichte kenne, das auf eine Art viel, viel abstrakter ist. Also ich erinnere mich selber daran, als ich so 18, 19 war und dann beschloss, ja, ich bin jetzt Linker, und dann war es irgendwie so klar, dann ist man ja auch gegen Israel. Und dann gab es ein Gespräch mit einer anderen, mit einer Freundin, die sagte, ist das nicht ein Problem wegen Antisemitismus? Und dann meinte ich so mit der Überzeugung des Neuerweckten, ja, aber das ist doch Antizionismus und nicht Antisemitismus. Und das ist so eine totale Nullantwort, die aber unmittelbar überzeugte. Und zwar einfach, weil, ja, okay, klar, das steht ja sozusagen auf unserem Programmzettel drauf. Ne, wir sind für die 35-Stunden-Woche, wir sind für die Gewerkschaften, wir sind gegen Israel. So, das ist zick, check, check, check. So, und die allermeisten Leute, die ich kenne, haben ja dieses Bedürfnis, ganz doll zu zeigen, dass sie nicht, sobald sie auf Juden treffen, voll durchdrehen und das gar Schaum vor den Mund kriegen, sondern ganz zivilisiert, und meine besten Freunde sind Juden und ich kenne ganz viele jüdische Antizionisten, und trotzdem ist das, ja, aber es steht ja auf meinem Ticket drauf. So, das war so ein bisschen das, was ich versuchte zu beschreiben, dass man viel mehr über sozusagen diese ich finde das ganz schwer, das genau zu bestimmen, dass das auf eine bestimmte Art schon viel entkernter ist, dieses Verhältnis. Nicht tief unten rauskommt, sondern einfach Gedankenlosigkeit und dafür aber Kälte und Brutalität. So, aber also entweder leuchtet es ein oder ich kriege es jetzt auch, glaube ich, nicht so richtig rüber. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, natürlich ist Ticket nicht spezifisch Linkes. Es gibt dieses linke Ticket, auf dem steht eben das, was ich meinte. Für internationale Solidarität, Zärtlichkeit der Völker und Hass auf Israel. Und dann gibt es natürlich das konservative Ticket, was mal eine Zeit lang war, gegen Linke, damals war doch nicht alles schlecht, und hätten wir die Juden nicht vernichtet, sondern mit an den Ural genommen, dann wären wir jetzt stärker. Siehe Rommel, siehe hier der Wüstenfuchs Dayan. Den hätten wir brauchen können damals. So, und heute ist das Ticket dann auch schon wieder anders. Und ich habe versucht, sozusagen eben dieses linke Ticket zu beschreiben und aber auch versucht zu sagen, wie diese Perspektive auf Israel andere Programmpunkte in den 67er Zeit zusammengehalten hat. Also so über diese Vorstellung der Palästinenser als Avantgarde der weltweiten Bewegung der Völker gegen ihre Unterdrücker. Und zwar einfach deswegen, weil sie erfolgreich waren. Einfach weil sie weil sie an Waffen relativ stark waren, wir konnten Flugzeuge entführen, die konnten die RAF ausbilden, sowas alles. Das waren einfach wichtige Punkte. Während andere Befreiungsbewegungen sind eher zerrieben worden. Den konnte man dann so ein bisschen sentimental hinterher trauern und sagen, ach, Che Guevara im bolivianischen Dschungel. Aber war das schön, aber sagen, das war kein Erfolgs... Das bot kein Erfolg. Es hat sich sozusagen diese Stärke ja auch bewahrheitet. Das sind tatsächlich die Leute, die es immer noch gibt, die tatsächlich irgendwelche Erfolge errungen haben. Sie haben zwar nicht Israel vernichtet, wie sie eigentlich wollten, aber sie haben durchaus sich als internationaler Machtfaktor etabliert, während der gesamte Rest, auf den man gesetzt hat, ob das nun Sowjetunion, China, Albanien, sonst was war, weg. So, das ist das Einzige, was bleibt. Und das Einzige daher auch, um wirklich nochmal linke Identität festzuhalten. So wie bei der Taz oder bei den Grünen. Also alle Grundsätze über Bord geschmissen, aber gegen Israel ist man noch immer. Und vielleicht ist das eben wirklich der Punkt mit dieser Orientierung auf die Stärkeren. Also zum Beispiel die sieben, so SDS-Antizionisten, die hätten überhaupt nicht wie heute irgendwie das Plenum der Roten Flora oder so Schwierigkeiten mit, oh Gott, Israel ist ja aber auch ein Nationalstaat und Nationalstaaten sind ja ganz eBay oder so. Sondern die haben natürlich damals, klar, es gibt gute und böse Nationalstaaten. Gut, Nordvietnam, böse Südvietnam. Und das ist in gewisser Hinsicht ja sogar nicht falsch. Natürlich war es im Vietnamkrieg richtig, gegen die USA und für die Vietnamesen zu sein. Und sie waren ja auch keine Pazifisten. Sie haben ja durchaus auf bewaffneten Widerstand gesetzt. Und wenn ich darauf einmal setze, dann will ich natürlich nicht einfach Opfer sein, sondern mit den stärkeren Bataillonen ziehen. Nur, und das ist eben das, was ich versucht habe darzustellen, genau diese Reflexion findet gleichzeitig überhaupt nicht statt, was da abläuft, sondern gleichzeitig wird weiter mit Bildern von den armen Opfern und die zerrieben werden operiert und trotzdem und gleichzeitig so eine unglaublich kraftmeierische Pose eingeübt. Also zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammengehen. Daraus tickert dann nach und nach alles ab. Je weniger dieses Verhältnis reflektiert wird, desto mehr verfestigt es sich und desto böser wird es, würde ich denken. Und das ist, habe ich sozusagen versucht daran zu beschreiben. Und ob, ich bin mir immer tatsächlich gar nicht sicher, noch der letzte Satz, wie viel so bestimmte klassische Topoi der Antisemitismuskritik, also dass es bei Antisemitismus um Fantasien abstrakter Herrschaft geht, dass es um verkürzte Kapitalismuskritik oder so geht, wie viel davon spätestens heute überhaupt noch für Antizionismus wichtig sind, aber auch wie viel damals eigentlich wichtig waren. Ich glaube, das ist wirklich nochmal eine Spezialuntersuchung, aber ich denke, heute haben wir wirklich nicht das Problem, dass Leute so verkürzte Kapitalismuskritik und deshalb denken sie, die Juden sind alle Kapitalisten, und sie meinen ja eigentlich irgendwie schon das Richtige, aber machen es falsch, was da immer noch so im Klammern hintersteckt, sondern das ist einfach von Grund auf und von Anfang an falsch. So, aber das, schwierige Fragen. Also auf die Gefahr hin, etwas zu fragen, wo es vielleicht ein bisschen problematisch wird. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich deinem Urteil da zustimmen würde mit der verkürzten Kapitalismuskritik, weil es ja doch immer wieder zu sehen ist, dass da so Verkürzungen stattfinden. Vielleicht kannst du das nochmal irgendwie vermitteln. Also was gerade auch dieser linke Antisemitismus mit so, also der Sicht auf die Ökonomie zu tun hat oder wie man, also ob das überhaupt noch sozusagen eine Perspektive gibt, aus der dann Ökonomie mit Hilfe dieses linken Antisemitismus oder des Antizionismus beurteilt wird, oder ob du sagen würdest, also was man so sieht bei diesen ganzen Occupy-Leuten und dieser ganze eklige Kram, würdest du das gar nicht dazu zählen? Okay, da müsste man Occupy-Leute. Ich glaube tatsächlich, es ist eher, also gerade die Fixierung auf Israel hat auch und den sogenannten Nahostkonflikt hat eher die Form, sagen über Ökonomie zu reden, vermeiden zu können. Ich denke, ich hatte ja zum Beispiel das Beispiel von den No Globos angesprochen und diese ganze Welt Sozialforumsbewegung Attack und eine andere Welt ist möglich und so weiter, die irgendwann einfach völlig aufgehört haben, von den ausgebeuteten Sweatshop-Arbeiterinnen zu reden, die 16 Stunden am Stück für $5 oder sowas oder weniger arbeiten müssen, sondern wirklich solche Fragen wie das Schützenswerte an den Schätzen der Natur, Klammer auf Saatgut, und die kollektive Identität der Völker bewahren wollen. Das heißt, wirklich aufhören über tatsächlich Fragen, wie sollten Menschen ihr Verhältnis zur Natur regeln, wie sollte Produktion verlaufen. Denn wenn sie das tun würden, dann müssten sie sich ja auch zum Beispiel fragen, sozusagen wirklich ganz, ganz pragmatisch. Naja, was für eine Perspektive habe ich eigentlich für die Leute, für die ich da kämpfen will, nämlich die Palästinenser? Ist, wenn ich denen Gutes will, also ein gutes Leben für alle zum Beispiel, ist dann wirklich die beste Idee, dass sie ihren eigenen Staat aufmachen, oder ist das nicht eigentlich eine der bösartigsten Ideen, die ich haben kann? Zu den, sagen wir mal, 15 nicht funktionierenden arabischen Staaten noch einen 16. dazu zu bauen, der von vornherein ökonomisch nicht reproduktionsfähig ist, daher auf Alimentierung aus aller Welt angewiesen und daher darauf angewiesen, genau die Bilder von Judenhass zu reproduzieren, auf die Leute sentimental ansprechen. Du wirst sicherlich recht haben, dass bestimmte komische Vorstellungen von Kapitalismuskritik, zum Beispiel eine, die nicht den gerechten Tausch, das heißt den gerechten Tausch der wahre Arbeitskraft gegen Lohn ins Zentrum der Kritik rückt, sondern den ungerechten Raub oder sowas. Die bösen Kapitalisten, die uns Sachen wegnehmen, die sich dann nochmal, sagen, wie das dann nach 67 war, geopolitisch konkretisiert in der Vorstellung, der Imperialismus raubt den indigenen Völkern ihr Leben und dann als beste Bebilderung Israel findet. Hoho, da kommen Leute aus anderen Teilen der Welt und rauben den Eingesessenen ihren Reichtum oder sowas, den es halt de facto, den es natürlich nicht gab. Also so etwas kann Einfallstor sein, aber gleichzeitig denke ich, ist wirklich viel wichtiger, dass um etwas so wenig mit mir zu tun zu haben, dass so etwas Tickethaftes, Schibuletthaftes, wie den Antizionismus in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken, muss ich tatsächlich von Fragen der Ausbeutung, der Ökonomie und sowas einfach absehen wollen. Ja, ich glaube, es ist eher tatsächlich eine Weigerung, über sowas nachzudenken. Und ich glaube, es gibt keinen Weg, der von einer, wie auch immer, verkürzten Kapitalismuskritik sozusagen im Sinne von gut gemeint, schlecht gemacht, zum Hass auf Israel führt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage so richtig beantwortet. Ich wollte nur kurz in einem Punkt, den du aufgemacht hast, widersprechen. Und zwar hast du gesagt, dass du davon ausgehst, dass diese Argumentationsfigur Israel sei ein künstlicher Staat, dass es gar nicht mehr so aktuell ist. Und da wollte ich dir also von dem Beispiel quasi, was wir noch geboten bekommen haben, dass jetzt zum Beispiel in der B5-Stellungnahme zur B-Movie-Geschichte halt auch geschrieben wurde, dass Israel oder in Israel, glaube ich, der jüdische Charakter aufrechterhalten wird. Und auch eine andere Argumentationsfigur, die ich selber auch immer wieder mitbekomme, die zum Beispiel sagt, jüdisch sein oder Judentum, das sei ausschließlich religiös, was man natürlich nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten kann. Ne? Zum Beispiel sehr spannend dazu das erste Element von Element des Antisemitismus, wo ja genau das Gleiche auch gesagt wird, ne? Dass es ist ja eigentlich nur eine Religion und deswegen brauchen die auch keinen Staat und deswegen brauchen die auch keinen jüdischen Staat. Und das, also ich finde, das ist nach wie vor eigentlich mit das zentralste Argument gegen Israel, was oft aufgemacht wird. Deswegen wollte ich da nur widersprechen. Ja, das tappt leicht in eine Falle, das stimmt sozusagen. Die Antizionisten sind ja alle ganz gewieft geworden, die argumentieren ja inzwischen ganz anders. Und dann festzustellen, dass man mal wieder zu schlau für die Welt war und die aber immer noch genauso stumpf wie vor 35 Jahren argumentieren. Ich glaube, letztendlich schließen sich die beiden Perspektiven auch überhaupt nicht aus. Das Bemerkenswerte am Staat Israel ist natürlich, dass dessen Gründung in den Rahmen von einer fast geschichtlicher Gegenwart fällt. Das heißt, es ist ziemlich gut dokumentiert, alles, was so in den Jahren bis 48, bis zur Staatsgründung, bis 49, bis zum Waffenstillstand passiert ist. Und man kann sagen, die willentlichen Anstrengungen von Menschen, einen Staat zu gründen, beobachten, mit allen Dingen, die da auch eben zugehört, auch die unschönen Momenten, auch Momenten von, wie auch immer, auch der der verschiedenen Begründungen, die es dann gibt für diesen Staat. Also man hat eben immer einen Staat vor sich, der offensichtlich tatsächlich in gewisser Hinsicht Gebilde ist, wie Walter Benjamin unterscheidet, zwischen einem Gebilde, also etwas, was von Menschen gemacht wird, und einem Geschöpf, also etwas, was, naja, was von der Schöpfung her schon immer da ist. So während alle anderen Staaten natürlich dieses mehr oder minder dieses Bild von Natur aus Dasein haben. So wird man Israel nie ideologisieren können. Das heißt, es ist auch immer drin, dass dieser Staat sich statt auf Tradition, Brauch und Natur auf den Willen von Menschen, auf Argumente, auf moralische Ansprüche, auf so etwas stützt. Und dadurch natürlich die Vorstellung, dass der abschaffbar ist, sehr viel stärker ist als die Vorstellung, dass zum Beispiel Deutschland abschaffbar sein könnte. Und ich denke, das gehört natürlich dazu, warum sich zum Teil der Wut bis heute so darauf richtet, auf Israel, weil Israel sich eben tatsächlich legitimiert, und das scheint schon ein Zeichen von Schwäche zu sein. Etwas, was sich legitimieren muss, ist nicht selbstverständlich. Gerade diese Perspektive, dass das eine sozusagen eine Tathandlung ist, Israel zu gründen, Israel zu verteidigen, immer wieder verteidigen zu müssen, ist natürlich aber gleichzeitig das, was diesem Bild von, die sind noch ganz anachronistisch, die handeln noch nationalstaatlich, statt einfach mal, wie die Linkspartei das ja fordert, sich in den arabischen Raum zu assimilieren oder sowas, was auch immer das für Katastrophen danach sich zöge. Was dem zugrunde liegt. Insofern glaube ich, dass es überhaupt gar kein Widerspruch ist. Dieses Gehässige, das ist ja künstlich und nicht von Natur, und dieses, das ist anachronistisch, weil nationalstaatlich. Und man kann sehr leicht von der einen Argumentation in die andere switchen. Aber ich glaube, diese anachronistische Nationalstaatlichkeit, das Argumentation ist Erfolgsversprechen. Es gab ja auch zum Beispiel einen Grund, warum Israel einer der wenigen Staaten war, der gegen die Anerkennung von so etwas wie Kosovo oder Bosnien-Herzegowina war. Die Angst davor, nämlich, dass das Beispiel Schule machen könnte, und diese Internationalisierung des Konflikts, die ja damals gerade von palästinensischer Seite auch angestrebt wurde, nach jugoslawischem Vorbild in Israel auch durchgesetzt werden könnte. Ich wollte nur ergänzend zu der Frage eben sagen, dass natürlich diese ganzen alten antisemitischen Muster, die gerade im Mainstream-Antizionismus keine so große Rolle spielen, deswegen noch lange nicht weg sind. Also die sind ja alle noch da. Also natürlich spielen zum Beispiel irgendwelche mittelalterlichen Vorstellungen von den Juden, die kleine Kinder schlachten, um das Blut in Matzebrot zu verbacken, oder auch Vorstellungen die Vorstellung von der jüdischen Rasse, das spielt beides für den heutigen Mainstream-Antizionismus, der sagt, Israel bedroht den Weltfrieden, weil die einfach was gegen diese iranische Atombombe haben. Das spielt für beide offensichtlich keine große Rolle, und trotzdem gibt es das noch. Also wenn man sich Radio Maria in Polen anguckt, da gibt es noch den ganzen alten Kram von den Juden als Jesusmörder und so weiter. Und das mit den Kindermördern hat man noch vor 10 Jahren auf Demos im Sprechchor gehört. Und das ist alles nicht weg. Und also wenn man sich zum Beispiel antisemitische Karikaturen anguckt, da kann man wirklich vom Stürmer 1942, aus der Sowjetunion 1977, aus arabischen Ländern aus den 80er Jahren, aus arabischen Ländern von heute und aus Brasilien und überhaupt und Indien und der ganzen Welt von heute fast identische Karikaturen nebeneinander halten. Das bedeutet nicht, dass sie in jedem Kontext immer genau dasselbe bedeuten, aber diese Muster sind natürlich alle noch da, und auf die wird ständig zurückgegriffen. Ja, Fernsehsendung über die Protokolle der Weisen von Zion, die dann im ägyptischen Staatsfernsehen laufen, die sich hervorragend ergänzen mit der palästinensischen Mickey Maus, die man bei Memri sehen konnte. Die palästinensische Mickey Maus, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, hatte jedenfalls ihren letzten Auftritt, als sie vom zionistischen Unterdrücker ermordet wurde. Und das ist dann was was so 3- bis 4- bis 5-jährige Kinder sehen und was, und das gehört natürlich in diesen Zusammenhang, von der EU bezahlt wird. Also ich kenne noch diese Erklärung, dass auch die Verdrängung eben der Künstlichkeit jeglicher Nationalstaaten da immer noch eine Rolle spielt, wenn Antizionisten sich Israel angucken. Also eben gerade diese Sachen irgendwie, gerade bei den europäischen Staaten, das zu verdrängen, oder das ist ja auch immer wieder was man antrifft, in so, gerade in der deutschen Geschichtsschreibung, da von Deutschland zu reden, wo historisch irgendwie die Leute sich 50 Kilometer weiter schon gar nicht mehr verstanden haben und das eine andere Welt war. Also diese Konstruktion dann irgendwie zu bestärken, um zu sagen, ja, also das ist natürlich, da gucken wir nicht mehr hin, auch wenn es nur 200 Jahre zurückliegt, was ja historisch ein relativ kurzer Zeitraum ist eigentlich. Ja, also das würde ich noch ergänzen wollen. Ja, das ruft aber tatsächlich einen interessanten Punkt auf, den ich jetzt auch ausgelassen hatte in meinem Vortrag. Aber einerseits stimmt das natürlich, diese Vorstellung, hoho, aber da lebten ja, da die Juden sind, die Israel gegründet haben, sind ja zum, was ja auch nur zum größten Teil, aber nicht zu 100% stimmt, eingewandert und so. Als wäre das irgendwas Besonderes und als wären nicht irgendwann auch die Leute, die heute Engländer heißen oder sowas, irgendwann auf ihre Insel eingewandert, als hätten die da schon immer seit Adam und Eva gesessen. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ich glaube, dass natürlich ein Moment einer staatsfixierten Linken tatsächlich darin besteht, sozusagen an Israel auszuagieren. Das ist eine künstliche im Gegensatz zum Rest der Welt. Das sind alles natürliche Nationen. Und zwar insbesondere die, die wir super finden. Also, was jetzt irgendwie authentischer ist an dem haschemitischen Königreich Jordanien oder gar an Palästina, die sich ja bis 67 überhaupt nicht als Palästinenser begriffen, sondern als Araber. Das würde man ja manchmal ganz gerne wissen. Aber es ruft sozusagen etwas auf, die Frage, die ja auch gerade bei so Leuten, die beim linken Antizionismus ungebrochen nicht mehr mitmachen wollen, immer ein Punkt ist, ist Israel jetzt ein ganz normaler Nationalstaat? Also ist das Problem, dass diese doppelten Standards angelegt werden? Oder ist da noch was anderes? Das ist eigentlich genau das, was ich am Anfang einmal kurz angesprochen hatte mit, ist das einfach eine leere Projektionsfläche oder ist tatsächlich am Zionismus etwas, was die Leute nicht loslässt, was sozusagen ein Stachel ist und dessen man sich irgendwie erwehren muss. Und ich glaube, für beides ist ein Stück weit richtig. Einerseits tatsächlich das war ja nun auch offensichtlich das Ziel des Zionismus, einen ganz normalen Staat zu gründen, einen, wo Juden ganz normal als Staatsvolk leben können, wie jedes andere der Welt, also die jüdische Anormalität zu beenden, wie das bei Herzl dann drin ist. Übrigens ist das ein sehr schönes Werk, der Judenstaat, wenn man das mal liest. Der große Kampfruf für den Judenstaat sollte ja nach Herzl nicht sein, was weiß ich, irgendwelche religiösen Verheißungen, sondern dass der zu gründende Staat Israel den 7-Stunden-Tag für alle hat. Das soll die Leute, das soll sozusagen der große Kampfruf sein. Und das finde ich sehr sympathisch. Insofern, einerseits ist dieser Anspruch, ein ganz normaler Staat zu sein, natürlich immer gegenwärtig und auch mit allen Härten, die das eben hat, ein ganz normaler Staat zu sein. Also wer zum Beispiel vor 1,5 Jahren den schönen Film Uniform Panzer Cocon gesehen hat, den das Bündnis gegen Hamburger Unzumutbarkeiten gezeigt hat, wird sich vielleicht auch noch erinnern, dass da drin auch so ein Moment des, okay, welche Kosten das eigentlich hat, sich ständig gegen Vernichtungsdrohungen wehren zu müssen, nie verlieren zu dürfen im Krieg und deswegen wirklich 3 Jahre des Lebens Militärdienst zu leisten für Männer, 2 für Frauen, und zwar eben, wo man wirklich in Kampfhandlungen kommt und so. Was für ein Moment von Härte das auch erfordert. Und was all die Leute immer vergessen, die Vorstellung so haben, oh, das ist eine ganz unverdiente Extrawurst, dass die Juden jetzt ihren eigenen Staat haben. die sind ja jetzt besonders privilegiert oder so. Nein, nein, einen Staat zu haben mit allem, was dazu gehört, ist natürlich auch etwas, was nicht immer schön ist. Und andererseits gibt es natürlich genau dieses Moment weiterhin des Besonderen da drin, wo das in einem ganz normalen Staat eben nicht aufgeht. Wo Israel ja auch selbst den Anspruch hat zum Beispiel, dass die Zahal die moralischste Armee der Welt ist und was auch immer man davon halten soll. Es ist ein Anspruch, an dem man auch die Leute messen kann und wo man auch eben zeigen kann, ja okay, die NATO hat damals Belgrad bombardiert, die israelische Armee ist durch Jenin gezogen und hat es nicht bombardiert von oben, was einfacher wäre, sondern einen Häuserkampf erobert, was natürlich viel verlustkräftiger ist. So was und solche also es gibt sozusagen immer gleichzeitig diesen Anspruch der internationalen Befreiungsbewegung der Juden in diesem Anspruch drin ist, dass es auch ein Stück weit der weltweiten Befreiung ist. Und diesen Anspruch, dass gerade vielleicht, weil auch die jüdische Nationalbewegung eine war, die eigentlich in kein wirkliches marxistisches Befreiungsschema, marxistisch-leninistisches Befreiungsschema passte, gerade deswegen relativ gesehen die humanste war, im Vergleich zu vielen anderen. Auch das gehört zum Beispiel zu dem, was ein Antizionismus verdrängt, bekämpft, nicht wahrhaben will und worin auch ein Moment des Konterrevolutionären, also wenn ich sagte, so Antizionismus ist das Ticket der Konterrevolution, worin auch das ein Stück weit zum Tragen kommt. Genau an dieser Frage gibt es ziemlich viele Spannungsfelder, woran man weiter argumentieren könnte, auch in zum Beispiel der Rede von, ist Israel jetzt einfach der Staat der Opfer, der Shoah-Überlebenden, was ja eine beliebte Formulierung dann ist für Leute, die es gut meinen, oder negiert das nicht auch einen Moment dessen, dass sich die Gründung Israels gar nicht auf Auschwitz reduzieren lässt, also auf den bloßen Opferstatus, sondern dass das Bemerkenswerte eben auch schon darin ist, wie erfolgreich es gelungen ist, dann das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und gegen den Strom der Geschichte zu bestehen. Und all das sind Fragen, wo ich glaube, dass die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen in der Diskussion, gerade in diesem linken Antizionismus als etwas, was abgewehrt, was negiert wird, wo es das eigentlich gar nicht geben darf. Leute, die sich nicht an Schema halten und trotzdem damit sogar erfolgreich sind. Genau wie die Tatsache, dass an Israel als ganz normalem Staat sozusagen alles aufgebürdet wird, was an Staaten überhaupt schlimm ist. Ich denke, zu dem Punkt kann man nochmal hinzufügen, dass Dinge, die Israel eben auch von anderen Staaten unterscheiden, aber gar nicht im negativen Sinne, zum Beispiel, dass Israel eben nicht aus elitistischen Gründen gegründet wurde, wie viele andere Staaten, oder nicht als im Sinne von Kolonialismus besetztes Gebiet oder irgendwas, sondern da hat Israel eben auch noch ganz eigene Eigenschaften, zum Beispiel auch nochmal in Verbindung zur Vergänglichkeit Israels, dass das israelische Regierungsgebäude zum Beispiel nicht auf einem israelischen Gebiet sitzt, sondern auf einem gepachteten Land. Israelische Regierungsgebäude befinden sich auf einem gepachteten Land. Okay. Was eben auch ganz gewollt ist. So. Aha, okay. Ja, also das stimmt. Es ist natürlich, du hast sozusagen auch natürlich immer die Spannung zwischen einem Säkularstaat und die Frage, welche Rolle dann die Religion spielen soll, die sich dann immer in bestimmten Kompromissen zwischen säkularen und religiösen ausdrücken, so dass nie der Staat ganz die Oberhand gewinnt und nie die Religion ganz die Oberhand, gleichzeitig aber ein paar absurde Kompromisse da rauskommen, wie zum Beispiel mein Lieblingsteil, dass die Schweine immer so ein bisschen nicht auf dem Boden stehen dürfen, sondern immer so ein bisschen erhoben. Es gibt sozusagen auch sogar ein bestimmtes anti-etatistisches Moment, das ist richtig. Ja, ich wollte noch ansonsten eine Frage stellen, und zwar vielleicht zum Thema Antizionismus im Allgemeinen. Kann das, aber du hattest ja das auch schon angesprochen, warum eigentlich ist dieses Thema so wichtig, wenn es doch in der Welt viel größere Konflikte gibt? Kann das nicht letztlich auch was, oder dieses brennende Interesse an Israel, sei es nun antizionistisch oder nicht, kann das nicht einfach auch etwas damit zu tun haben, dass Israel praktisch von westlicher Sicht, also von unserer Sicht aus praktisch, einfach in der Nähe liegt. Und zwar nicht, also dass es in der Nähe liegt. Und zwar nicht nur rein geografisch, sondern im Sinne auch so eines geistig-kulturellen Raumes. Also wenn man das vielleicht auch verfolgt, über die Konflikte in den letzten Jahrzehnten, nicht? Also da wurde ja beispielsweise der Balkankonflikt viel intensiver beobachtet, als der in Ruanda oder der in Kongo, obwohl da viel mehr Menschen umkamen. Es wurde auch zum Beispiel auch diese Geschichte im Baskenland oder in Nordirland, nicht, das fand ja ein wesentlich viel größeres mediales Echo als andere Konflikte anderswo. Nicht? Also ist es nicht, also auch hiermit ein Grund einfach für diese, oder vielleicht auch so eine der wesentlichen Ursachen für diese ja, für das Interesse oder für den Antizionismus vielleicht an sich sein, links oder nicht links, nicht? Also. Das ist ein tatsächlich ziemlich interessanter Punkt und ich würde da wieder sagen, jein. Also einerseits, glaube ich, erklärt Nähe nicht besonders viel, weil einerseits passieren Dinge noch viel näher dran, die niemanden interessieren. Also ich denke zum Beispiel, dass die Verfolgung von Roma und Sinti in Osteuropa, die ist viel näher dran und die interessiert einfach niemanden, dass die ungarischen Faschisten regieren, also dass in Ungarn irgendwelche Halbfaschisten regieren und die große Oppositionspartei ganz Faschisten sind, ist nur ein Randthema in den Medien. Dinge, die nah dran sind, haben Leute noch nie dazu verführt, unbedingt auch auf sie einzugehen. Im Gegenteil, war ja viel davon bei der antizionistischen Wende der Linken auch, hatte was mit Fernfuchteln zu tun, also sich nicht mit den Verhältnissen vor Ort auseinandersetzen zu wollen, sondern im Gegenteil einfache und klare Entscheidungen zu finden in einer anderen Weltgegend. Umgekehrt ist Palästina ja nicht nur ein Thema für Europäer, sondern es gehört ja zum Irrsinn eigentlich der Welt, dass als in Argentinien zum Beispiel 2002 die riesige Finanzkrise war und die Wirtschaft zusammenbrach, zuerst mal Synagogen angegriffen wurden, weil irgendwie muss Israel dahinter stecken, dass die malaysische Regierung auf die Abwertung ihrer Währung reagiert mit, das sind jüdische Machenschaften, da muss Israel hinterstecken. Also geografische Nähe und Distanz scheint weniger entscheidend. Und es gehört gerade zu diesem Moment, dass, ja, was ich meinte, also dass dieses Tickel überwunden werden muss, um überhaupt mal über die Sachen reden zu können, die anstehen, ohne gleich immer, aber haha, da müssen wir uns auch drum kümmern. Selbst für die Leute, die wirklich relativ nah sind, für einen ägyptischen Felachen oder eine syrische Tagelöhnerin oder was auch immer, sind Sachen wahrscheinlich viel, viel, viel wichtiger. Gibt es viel, viel, viel Wichtigeres als das, wie Israel gerade mit den Palästinensern klarkommt oder eben nicht klarkommt für ihr alltägliches Leben. Das dürfte meilenweit entfernt sein. Was ich denke, wo Nähe ein wichtiger Punkt ist, ist eigentlich eher auf Seiten sozusagen der Opfer der herrschenden Weltordnung. Und zwar nicht im geografischen Sinne begriffen, sondern anders. Also etwas, was man vielleicht verdrängte oder verweigerte Nähe nennen kann. Und das war interessanterweise nicht immer so. In den 50er Jahren ist ja zum Beispiel Israel ein Vorbild für die sich entkolonialisierenden Staaten in Afrika gewesen. Es gibt Elogen von, ich glaube, dem ersten Staatschef von Obervolta, der sagte genau, wie wir Schwarzafrikaner jetzt unser Joch abwerfen, haben es schon die Juden in Israel getan. Und ich habe gerade gelesen, selbst heute noch ist das Israel-Bild in Afrika verhältnismäßig in verschiedenen Staaten am positivsten. Also positiver zum Beispiel als in Europa in diesen Umfragen, wie gerne mögen sie oder mögen sie nicht die und die und die Staaten. Da hat Israel in verschiedenen afrikanischen Staaten relativ hohe Zustimmungswerte. Aber das ist etwas, was eben genau mit dieser Orientierung der neuen Linken, der linken Befreiungsbewegung auch zerstört worden ist. Wo dann jede Befreiungsbewegung, die vielleicht, ja, die irgendwas werden wollte, auf Bündnis schafft, entweder mit der Sowjetunion oder mit den Blockfreien, das heißt der von Ägypten und Co. beherrschten Gruppierung der Staaten setzen musste und deswegen natürlich die Kontakte zu Israel abbrechen. Was dann andererseits dazu geführt hat, zu den tatsächlich dunklen Kapiteln der israelischen Zusammenarbeit mit südamerikanischen Militärdiktatoren oder dem Apartheid-Regime in Südafrika, einfach weil sonst niemand mehr da war zum Zusammenarbeiten. Aber ich glaube, in dem hätte sozusagen die Möglichkeit für Nähe gelegen, gerade im Wissen, okay, die Juden sind Opfer der weltweit größten Menschheitskatastrophe geworden, also einem tatsächlichen Ausrottungswunsch, und zwar von Seiten irgendwie der alten Welt und genau der, von der wir uns lossagen wollen. Also es hätte da die Möglichkeit eines nicht auf geografischer, sondern auf geschichtlicher Erfahrung beruhender Nähe geben können, die aber ausgeschlagen wurde und die auch zu dem geführt hat, was wir heute erleben. Ja. Soweit erstmal.